Was haben sich nicht alles für Hoffnungen an den arabischen Frühling geknüpft? Den Namen haben die Proteste nicht zufällig erhalten. Mit leuchtenden Augen haben selbst wir in Europa die Nachrichten verfolgt über Menschen, die bisher keine Stimme hatten und diese nun erhoben, protestierten, Veränderungen forderten, Regime ins Wanken brachten und einige auch in die Knie gezwungen haben. Eine Welle des Optimismus und der Zuversicht ging um die Welt. Was ist nicht alles mit dem freien Internet möglich? Auch damals schon ein bisschen blauäugig, euphorisch, na klar. Aber da veränderten sich plötzlich Verhältnisse, die immer unveränderlich geschienen hatten. Da durfte man sich schon einmal mitfreuen über den Frühling. Erfüllt haben sich die Hoffnungen leider nicht. In kaum einem Land hat es keinen Rückschlag und keine Rückkehr zu autoritären Strukturen und Regimen gegeben. Wie kommt das? Schauen wir nach 15 Jahren einmal zurück. Am 17. Dezember 2010 wusste sich der tunesische Gemüsehändler Mohamed Bouazizi nicht mehr zu helfen. Er fühlte sich zwischen seiner Armut und den Schikanen des Machtapparates so hilflos, dass er sich selbst anzündete. Das war der Anfang. Wenig später traten die Machthaber des Regimes zurück und wurde eine Demokratie entwickelt. Aber dabei blieb es nicht. Hören Sie Träume, Hoffnung und Enttäuschungen. Eine lange Nacht zu 15 Jahren tunesischer Revolution von Sarah Mersch. Mein Name ist Hans-Dieter Heimendahl. Ich bin der Redakteur der Langen Nacht. Ich wünsche Ihnen ein frohes neues Jahr. An den kalten Tagen in Berlin ohne Strom habe ich mich etwas erkältet und meine Stimme klingt nicht gut. Dafür bitte ich um Nachsicht. Sie erreichen mich wie immer unter langenacht@deutschlandfunk.de. Sie können alle langen Nächte der letzten Monate in der DLF-App nachhören. Und wenn Sie uns abonnieren, können Sie keine Sendung mehr verpassen. Bis nächste Woche. وقت صالح أبو عزيز خير محمد يخدم هو في صيدلية مجاورة ما معناها ما بين المتجر نتاعي وما بين الولاية. Ich habe ganz normal gearbeitet. Salah hat mich angerufen. Mohammeds Onkel, der die Apotheke hat, auf halber Strecke zwischen meinem Laden und dem Sitz der Regionalverwaltung. Da habe sich jemand angezündet. Er wusste zu dem Zeitpunkt noch gar nicht, dass das Mohammed war, der Sohn seiner Schwester. Als wir hin sind, haben wir es gesehen. Ali Bouazizi, Besitzer eines Lebensmittelladens im Zentrum von Sidi Bouzid, einer trüben Kleinstadt in Zentraltunesien, erkennt seinen Cousin, ein fliegender Händler, der von einer Schubkarre Gemüse und Obst verkauft. Mohammed kam aus einfachen Verhältnissen. Er hat seine Familie unterstützt. Tagsüber hat er Obst und Gemüse verkauft. Und von Mitternacht bis zum Morgengrauen war er auf dem Großmarkt, um die Ware für den nächsten Tag zu besorgen. Die hat er dann am nächsten Tag abbezahlt. Alles auf Kredit. Weil er keine Verkaufsgenehmigung hatte, konfiszierte eine Polizistin dem 26-Jährigen an diesem 17. Dezember 2010 die Ware und seine Waage. Als er sich beim Gouverneur beschweren wollte, wurde er nicht vorgelassen. Er übergoss sich mit Benzin und zündete sich an. Ein Akt der Verzweiflung mit ungeahnten Folgen, weit über Tunesien hinaus. Er war eigentlich ein sehr ausgeglichener, ruhiger Mensch, ein ganz normaler Mensch. Aber stell dir mal vor, das ist deine Lebensgrundlage, dein Kapital. Darum dreht sich alles. Jeden Tag kaufst du für 200 Dinar Ware, verkaufst die, steckst die 20, 30 Dinar Gewinn ein und mit den restlichen 200 kaufst du am nächsten Tag wieder etwas. Wenn dir die weggenommen werden, dann wird die Welt vor dir schwarz, oder? Da ist die Zukunft weg. Ali Bouazizi, damals Ende 30 und Mitglied einer kleinen Oppositionspartei, rief seine Parteikollegen an und begann zu filmen. Sidi Bouzid ist eine Kleinstadt. Dort verbreiten sich Neuigkeiten schnell. Vor dem Sitz des Gouverneurs versammelten sich an diesem Freitagnachmittag, dem 17. Dezember 2010, Demonstranten. Zuerst wenige, Dann wurden es immer mehr. Die Verzweiflungstat Mohamed Bouazizis war kein Einzelfall. Im selben Jahr hatten sich in Tunesien vor ihm bereits zwei andere junge Männer angezündet. Doch Mohamed Bouazizi wurde zum Symbol einer ganzen Generation arbeits- und perspektivloser junger Menschen, die versuchten, irgendwie über die Runden zu kommen. Er löste mit seiner Tat eine nie dagewesene Protestwelle aus. In Tunesien schlugen die Demonstranten innerhalb eines Monats den langjährigen Machthaber Zine El Abidine Ben Ali in die Flucht. Im Rest der arabischen Welt gipfelten die Proteste in Aufständen, Umbrüchen und Bürgerkriegen. Der sogenannte arabische Frühling. Damit es so weit kommen konnte, mussten eine ganze Reihe an Faktoren zusammenkommen. Die Öffentlichkeit vom ersten Tag an war einer davon. Ali Bouazizi, der Cousin mit dem Lebensmittelladen, ist eigentlich studierter Jurist. Doch da er sich bereits als Student in einer der wenigen Oppositionsparteien Tunesiens engagiert hatte, musste er die angestrebte Beamtenlaufbahn unter der Diktatur abschreiben. Neben seinem Laden kümmerte er sich damals um die Medienarbeit seiner Partei in der Region. Sofort rief er seine Kontakte bei internationalen Fernsehsendern an. Der panarabische Fernsehsender Al Jazeera meldete sich sofort zurück, als Ali die ersten Videos geschickt hatte. Aus Sidi Bouzid ist uns jetzt Ali Bouazizi zugeschaltet, Mitglied der Oppositionellen Demokratischen Fortschrittspartei. Sie waren bei den Protesten dabei und sind Augenzeuge der Selbstverbrennung. Können Sie uns mehr Einzelheiten darüber nennen, was passiert ist? Während Ali Bouazizi auf Al Jazeera erzählt, laufen im Hintergrund die ersten Bilder der Proteste. Auf pixeligen Videos ist der Gemüsekarren Mohamed Bouazizis zu sehen. Die Reste der Ware sind auf dem Boden verstreut. Der tunesische Zivilschutz lädt den Verletzten in einen Krankenwagen, während sich immer mehr Menschen vor dem Gouverneurssitz sammeln und versuchen, über das verriegelte Eingangstor zu klettern. In den Protesten entlädt sich die lang angestaute Wut der Bevölkerung. Wir mussten damals die Mauer der Furcht einreißen. Das war damals ein Polizeiregime und die tunesischen Medien standen ja alle dem Regime nahe. Deshalb war es so wichtig, dass ich auf Al Jazeera war. Da hat die Straße angefangen, sich zu bewegen. In der 250 Kilometer entfernten Hauptstadt Tunis sitzt damals Cyberdissident Hamza vor seinem Computer. Im Internet will er das Regime bekämpfen, der Propaganda und Zensur etwas entgegensetzen. Er heißt eigentlich anders, will aber aus Rücksicht auf seinen Arbeitgeber anonym bleiben. Für uns war das damals natürlich ein Glücksfall. Eine soziale Bewegung, die von der Polizei unterdrückt wird und die damit schwarz auf weiß belegt, dass es keine andere soziale Lösung gibt als den Schlagstock. Ein Beweis für alles, worüber wir seit ewigen Zeiten gesprochen haben. In Tunesien herrschte damals ein Klima der Angst. Zine El Abidine Ben Ali, ehemaliger Geheimdienstler, Innen- und Premierminister, hatte 1987 den alternden Habib Bourguiba, den ersten Präsidenten Tunesiens, nach der Unabhängigkeit 1956 aus dem Amt geputscht. In den 23 Jahren seiner Herrschaft hatte Ben Ali ein autoritäres Regime aufgebaut, das ungleich repressiver und brutaler als das seines Vorgängers war. Überwachung, Zensur und Folter waren an der Tagesordnung. Von politischer Pluralität und Meinungsfreiheit wagten die meisten Tunesierinnen und Tunesier kaum zu träumen. Nach außen hin präsentierte der Präsident sich als Stabilitätsanker in Nordafrika zwischen dem im blutigen Bürgerkrieg versinkenden Algerien auf der einen und Libyen mit seinem exzentrischen Machthaber Muammar Gaddafi auf der anderen Seite. Auch die wirtschaftlichen Indikatoren schienen ihm recht zu geben, zumindest auf dem Papier. Das Wirtschaftswachstum war stabil. Im regionalen Vergleich stand Tunesien immer gut da. Doch in Wahrheit bereicherte sich vor allem der Familienclan von Ben Alis Ehefrau Leila Trabelsi, der alle wichtigen Branchen kontrollierte, während vor allem das Landesinnere von der wirtschaftlichen Entwicklung abgeschnitten war. Wirtschaftliche und politische Stabilität gegen Unterdrückung. Für die Mehrheit der Bevölkerung ging diese Rechnung von Zuckerbrot und Peitsche Ende der 2000er Jahre nicht mehr auf. Dass das Regime nicht so fest im Sattel saß, wie fast alle Tunesierinnen und Tunesier dachten, ahnte damals allerdings kaum jemand. À l'époque, on ne pouvait pas parler, ça veut dire que c'était, il y avait même des blagues qui là-dessus. Damals hat sich keiner getraut zu reden. Sogar politische Witze wurden höchstens geflüstert. Eine Stimmung der Angst lag in der Luft. Es gab diesen einen Witz, der immer erzählt wurde. Während des Rinderwahnsinns wollten die Journalisten etwas über die Knappheit von Rindfleisch wissen und haben die Leute zu ihrer Meinung dazu befragt. In den USA haben sie gesagt, was ist denn Knappheit? Also sind sie in ein armes Land gegangen. Dort haben die Leute gefragt, was Fleisch sei. Also haben sie sich ein Land gesucht, was irgendwo in der Mitte lag. Und in Tunesien haben die Leute gefragt, was ist denn eine Meinung? Lange dachte auch Hamza, er sei mit seiner Meinung zum Regime von Ben Ali alleine. Bis Ende der 2000er Jahre Mobiltelefone in Tunesien erschwinglicher und allgemein zugänglich wurden. Die ersten Smartphones mit Kamera kamen auf den Markt und die sozialen Netzwerke wurden populärer. Doch wer in Tunesien wissen wollte, was internationale Medien oder Menschenrechtsorganisationen über das kleine nordafrikanische Land schrieben, musste wissen, wie man die Zensur umgeht. Hamza kopierte damals unter einem Pseudonym kritische Artikel und stellte sie auf Facebook. Wer wissen wollte, was das Ausland über Tunesien sagte, schaute bei ihm nach. 2010 machte sich langsam ein Gefühl breit, dass irgendetwas im Staat faul war und zu bröckeln begann. Dass die Ära Ben Ali irgendwann zu Ende gehen könnte. Im Sommer kam es an der Grenze zu Libyen zu Protesten und Auseinandersetzungen mit der Polizei. Auch hier ging es um sozioökonomische Fragen. In der Hauptstadt Tunis bildeten sich seit dem Frühjahr kleine Initiativen, die gegen die Zensur protestierten. Am 7. November 2010, auf den Tag, 23 Jahre nachdem Ben Ali sich an die Macht geputscht hatte, veröffentlichte der politische Rapper El General einen Song, der auf den sozialen Netzwerken viral ging und später zur Hymne der Aufstände werden sollte. Reis El Bled, der Präsident des Landes. رئيس البلاد هاني اليوم نحكي معاك باسمي واسم الشعب الكل اللي عايش في الاحلام 2011 مازال فما شكون يموت بالجوع حاب يخدم باش يعيش لكن صوته مش مسموع اهبط للشارع وشوف العباد ولات وحوش شوف الحاكم بالمتراك طاكاتك ما على بالوش مدام ما فما حد باش يقول له كلمه لا حتى القانون اللي في الدستور نفخ وشرب ماه كل نهار نسمع قضيه seinen ganzen Frust, seine ganze Wut schreit El General dem Präsidenten in diesem Song entgegen. Präsident des Landes, dein Volk ist tot. Die Menschen ernähren sich aus Mülltonnen. Schau dir an, was in diesem Land passiert. Überall herrscht Sorge. Die Menschen haben keinen Platz mehr zum Schlafen. Heute spreche ich im Namen des Volkes, das unter der Last der Ungerechtigkeit zusammenbricht. Von Sidi Bouzid aus breiteten sich die Proteste im Dezember schnell aus. Zusätzlich angestachelt vom brutalen Vorgehen der Polizei. Zunächst erreichten sie nur die verarmten Nachbarorte. Doch nach wenigen Tagen erfassten sie auch die Hauptstadt Tunis und andere Großstädte. Anwälte und die Regionalverbände des mächtigen tunesischen Gewerkschaftsbunds mit seinen mehreren hunderttausend Mitgliedern schlossen sich der Bewegung an. Arbeit, Freiheit, Würde. wird zum wichtigsten Slogan der Proteste. Über die sozialen Netzwerke wird direkt in die tunesischen Wohnzimmer gesendet. Mohamed Bouazizi stirbt am 4. Januar 2011 in einem Spezialkrankenhaus für Verbrennungsopfer in Tunis. Am Tag der Beerdigung, als sie den Leichnam gebracht haben, hat die Polizei das Haus umzingelt, damit wir nicht demonstrieren. Aber wir haben die Absperrungen durchbrochen. Wir haben gefilmt. Und eine große Demonstration hat ihm das letzte Geleit gegeben. Das Regime merkt in diesen Tagen Anfang Januar, dass ihm die Lage entgleitet. Die Öffentlichkeit, die Proteste durch die sozialen Netzwerke erhalten, ist schwer zu kontrollieren. Also versucht der Geheimdienst, der Cyberdissidenten habhaft zu werden. Ich war in einem Alter, in dem man ja gerne mit dem Feuer spielt. Ich hatte mir immer ausgemalt, wie ich fliehen würde, wenn sie versuchen würden, mich festzunehmen. Und dann haben sie mich einfach von zu Hause mitgenommen. Vorne im Polizeitransporter saß einer, der offenbar genau wusste, worum es ging. Er hat mich gefragt, wie viele Facebook-Konten ich hätte. Ich sagte ihm 2. Welche? Ich habe ihm das mit meinem echten Namen genannt. Nein, das andere. Und als ich ihm das andere genannt habe, hat der Fahrer unvermittelt eine Vollbremsung gemacht. In diesem Moment der fürchterlichen Angst habe ich trotzdem innerlich jubiliert. Denn wenn das Regime kommt, um mich einfach so zu kidnappen, dann bedeutet es ja, dass ich etwas erreicht hatte. Dass ich eine Mücke war, die das Regime in ihrem Schlaf gestört hat. Nach 4 Tagen werden Hamza und andere Online-Aktivisten freigelassen. Sie müssen im Keller des Innenministeriums Platz machen für Oppositionspolitiker. Im ganzen Land wächst in diesen Tagen die Wut. Vor allem, nachdem die Polizei immer brutaler gegen die Demonstrierenden vorgeht und Beerdigungen getöteter Demonstranten angreift. Schnell wird klar, Ben Ali hat sich verkalkuliert. In 3 Fernsehansprachen versucht er zu retten, was zu retten ist. Zuletzt am Abend des 13. Januar 2011. Anna Fahemtkom, ich habe euch verstanden, sagt er den Tunesiern, verspricht eine Reihe an Reformen. Die Zensur werde mit sofortiger Wirkung aufgehoben, er werde die Preise für Grundnahrungsmittel senken und bei den Präsidentschaftswahlen 2014 nicht mehr antreten. Zu spät. Am nächsten Morgen, dem 14. Januar 2011, gehen in Tunis Zehntausende auf die Straße und fordern den sofortigen Rücktritt. Hamza sieht sich den Polizisten gegenüber, die ihn eine Woche vorher noch festgehalten hatten. »Dégage, hau ab«, ruft die Menge vor dem Innenministerium, bevor die Polizisten sie mit Tränengas und Schlagstöcken auseinandertreibt. Am Abend, während die Tunesier wegen der verhängten Ausgangssperre zu Hause sitzen, überschlagen sich die Ereignisse. Ein wackeliges Video eines privaten Senders zeigt, wie die Präsidialmaschine trotz des gesperrten Luftraums vom Flughafen Tunis abhebt. Ministerpräsident Mohamed Ghannouchi tritt wenige Minuten später sichtlich nervös vor die Kameras des Staatsfernsehens, begleitet von den Vorsitzenden der beiden Kammern des Parlaments. Wegen der vorübergehenden Amtsunfähigkeit des Präsidenten werde er gemäß der Verfassung das Amt übernehmen, so Ghannouchi. Ende Januar wird die Staatspartei RCD aufgelöst und ihr Vermögen beschlagnahmt. Eine Übergangsregierung wird eingesetzt, doch das geht vielen nicht weit genug. Am Regierungssitz, der Kasbah, veranstalten mehrere hundert Menschen über Wochen 2 große Sit-ins, um eine neue Regierung, eine neue Verfassung und den kompletten Bruch mit dem alten System zu fordern. Unter ihnen auch Anwar Benjedou, ein junger Elektrotechniker aus Gafsa. Nach seinem Studium in Tunis hatte er einen kleinen Fastfood-Laden in der Hauptstadt eröffnet. Ich habe gearbeitet. Es ging mir gut. Aber mit der Revolution ist mein Leben komplett gekippt. Ich habe mich so sehr über die Revolution gefreut damals. Ich hatte gedacht, dass die Situation sich verbessern würde, dass wir unsere Träume leben könnten. Dass die Korruption, die Erniedrigung, das Schmiergeld, dass das alles verschwinden würde. Es war ein Polizeistaat, ein fest verankertes System. Wer keine Beziehungen hatte, wer arm war, der wurde unterdrückt. Wir wollten das loswerden. Es ging uns nicht um einzelne Personen, sondern um das System. Das musste weg, ein für alle Mal. Ende Februar, an einem Freitag, ziehen erneut Tausende vom Regierungssitz vors Innenministerium. Eine Demonstration, die mutmaßlich größer war als am 14. Januar, dem Tag der Flucht von Ben Ali. Die Polizei löst sie mit Tränengas und Schlagstöcken gewaltsam auf. Am nächsten Tag protestieren die Menschen wieder. Auch Anwar ist dabei. Noch wenige hundert Meter vom Innenministerium entfernt auf der Hauptstraße. Es war auf der Höhe der Kathedrale bei der französischen Botschaft. Da haben sie angefangen zu schießen. Ein Junge, der Salzgebäck verkauft hat, 14 Jahre alt, wurde getroffen. Wir wollten ihn wegholen. Zusammen mit einem anderen Mann, Gott habe ihn selig, sind wir zu ihm hin. Wir haben ihn hochgehoben, da wurde der andere Mann am Kopf getroffen und ich am Bein. Ich habe gar nicht verstanden, dass das ein Schuss war. Es hat in dem Moment nicht wehgetan, aber ich habe mein Bein nicht mehr gespürt. Dann bin ich hingefallen. Vier Soldaten haben sich vor uns gestellt und geschossen, um die Polizei in Schach zu halten. Dann haben sie uns ins Militärkrankenhaus gebracht, sonst wäre ich gestorben. Ich dachte in dem Moment, das wäre es gewesen. Ich wäre tot, so wie die beiden anderen. Habe tausendmal das Glaubensbekenntnis rezitiert. Anwar weiß bis heute nicht genau, wer auf ihn geschossen hat. Drei Personen werden an diesem Tag getötet. Drei von 129 Toten und 634 Verletzten auf der offiziellen Liste der Revolutionsopfer. Anwar ist Nummer 43. Er blieb 2,5 Jahre im Militärkrankenhaus in Tunis, dem besten des Landes. 11 Mal wurde er operiert, so dass er sein linkes Knie, das völlig zersplittert war, heute wieder einigermaßen benutzen kann. Doch sein Bein ist jetzt 2 Zentimeter kürzer als das andere. Er kann es nicht durchstrecken und leidet unter chronischen Schmerzen. Ich kann nicht lange stehen, nicht lange laufen, nicht lange sitzen. Und morgens dauert es ewig, bis ich mich einigermaßen bewegen kann. Wie so ein altes Dieselauto, das erst warm werden muss. Nachdem er aus dem Krankenhaus entlassen wurde, ist er zurück in seine Heimatstadt Gafsa gezogen. Mit seiner Frau, 3 Kindern, seiner Mutter und einer Katze lebt der Mitdreißiger heute in einer spärlich eingerichteten Zwei-Zimmer-Wohnung. Am Ende einer steilen Sackgasse, auf das Dach eines ebenso einfachen Wohnhauses gesetzt und nur über eine enge Außentreppe zu erreichen. Als offiziell anerkanntes Revolutionsopfer hat er einen Job in der öffentlichen Verwaltung bekommen. Doch richtig anerkannt werde er dort nicht, erzählt er frustriert. Man lasse ihn spüren, dass er sich den Job nicht verdient habe, sondern nur wegen seiner Verletzung dort sei. Immer wieder gibt es Probleme, wird ihm das sowieso schon magere Gehalt gekürzt. Er sehnt sich nach dem Leben früher zurück, nach dem Sport, dem Fußballspielen. Die Politik verfolgt er heute nicht mehr. Und die Revolution, die er einst so vehement verteidigt hat, bereut er. Ja, ich gehöre zu denen, die es bereuen. Und gleichzeitig auch wieder nicht, denn ich habe etwas Nobles getan, von dem ich überzeugt war. Aber ich bereue es, weil die Verletzung meine Träume zunichte gemacht hat. Mein Traum, der größte Traum meines Lebens wäre es heute, dieses Land zu verlassen. Es tötet deine Träume. Man fühlt sich hier nicht als Mensch. Man lebt hier wie ein Hund. Die Revolution sei von Anfang an zum Scheitern verurteilt gewesen, meint Ali Bouazizi. Sie haben angefangen, den Kuchen unter sich aufzuteilen. Und die Interessen des Volkes stehen an letzter Stelle. Ob wir eine neue Revolution brauchen? Wofür denn? Damit sie einen neuen Diktator bringt? So Gott will, wird sich das alles irgendwie richten. Cyberdissident Hamza schreibt bis heute immer noch unter seinem Pseudonym. Aber er ist vorsichtiger geworden, gibt er zu. Das heute erinnert ihn immer mehr an die Zeit von damals. Das, was uns damals zu unserem Aktivismus veranlasst hat, kommt wieder. Es sind die gleichen Parameter, vor allem die Angst, sich offen zu äußern. Diese Angst hat dafür gesorgt, dass irgendwann eine ganze Generation das System direkt angegriffen hat. Indem man die gleichen Schranken einzieht, wird man irgendwann die gleiche Reaktion provozieren. Irgendwann werden alle die Schnauze voll haben. Ich habe Vertrauen in die Zukunft. Das alles wird nicht ewig dauern. Was ist in den 15 Jahren passiert, dass die Bilanz von Ali, Anwar, Hamza und vieler anderer Menschen heute so düster aussieht? In den vermeintlich schwarzen 10 Jahren des demokratischen Übergangs und den bald 5 Jahren autoritärer Herrschaft von Präsident Kais Saied. Seit dem 14. Januar 2011 wurde in Tunesien ununterbrochen debattiert. Nach Jahrzehnten der Angst und des Schweigens war Politik das dominierende Thema. Zu Hause, auf der Straße, im Café, bei der Arbeit und bald auch im Parlament. Genauer gesagt in der verfassungsgebenden Versammlung, die im Oktober 2011 gewählt wurde, in den ersten freien und fairen Wahlen in der Geschichte des Landes seit seiner Unabhängigkeit. Sie sollten der neuen Demokratie ein solides Fundament geben, das alle Menschen mit einbezieht, die vom reichen Küstenstreifen ebenso wie aus dem marginalisierten Landesinneren, wo die Revolution ihren Ursprung genommen hatte. Der politische Beobachter und Demokratieaktivist Youssef erinnert sich mit Begeisterung und Nostalgie an diese Zeit zurück, als 217 Abgeordnete von morgens bis abends diskutierten. Er heißt eigentlich anders, will aber aus Sicherheitsgründen seinen echten Namen nicht öffentlich nennen. Da waren hunderte Personen, Journalisten, Aktivisten, Abgeordnete, Politiker. Überall wurde diskutiert, geredet. Die Volksvertreter waren viel engagierter als heute. Die Leute haben wirklich daran geglaubt. Es war eine echte Agora, auf der es nur so wimmelte von Menschen. Es war manchmal etwas chaotisch, aber das lag vor allem daran, dass wir keine Erfahrung mit der parlamentarischen Arbeit hatten. Es gab ja weder die Tradition noch den Raum, all diese Fragen zu diskutieren. Von dem Verhältnis von Religion und Staat über gesellschaftliche, wirtschaftliche und politische Fragen. Vor allem die Fragen der Identität nahmen in der Anfangszeit nach der Revolution viel Raum ein. Nur wenige Wochen nach dem Sturz Ben Alis war Rashd Hanouchi, Chef der unter Ben Ali verbotenen islamischen Ennahda-Partei, nach mehr als 20 Jahren aus dem Exil zurückgekehrt. Am Flughafen wurde er von jubelnden Anhängern empfangen, die Partei zugelassen. Sie gewann 2011 die meisten Stimmen und koalierte mit 2 kleineren sozialdemokratischen Parteien. Für viele Tunesierinnen und Tunesier, vor allem aus der bürgerlichen Elite der Hauptstadt, undenkbar. Wie man es mit Ennahda hält, wird damals zur Gretchenfrage der tunesischen Politik und ist es teilweise bis heute. Gleichzeitig radikalisierte sich ein kleiner Teil der Bevölkerung. Tunesier stellten in den 2010er Jahren den größten Anteil an ausländischen Kämpfern bei Al-Qaida und dem sogenannten Islamischen Staat. 2013 wurden zwei linke Oppositionspolitiker von Islamisten ermordet. Verbrechen, die bis heute nicht vollständig aufgeklärt sind und für die Kritiker die Regierung und allen voran Ennahda an ihrer Spitze verantwortlich machen. Die Partei sei nicht klar genug gegen Extremisten vorgegangen. Das Land drohte damals zu kippen. Wir haben die Jahre von 2011 bis 2021 verbracht, als wären wir in einem Zirkus, auf einem Seil, das in 100 Metern Höhe gespannt ist und von dem wir jederzeit nach rechts oder links runterfallen könnten. Aber jedes Mal haben wir es geschafft, all diese Schwierigkeiten zu überwinden, was heute fast schon wie ein Wunder erscheint. Die beiden Ermordeten waren populär und traten damals sehr oft in den Medien auf. Das hat also wirklich alle schockiert. Wochenlang besetzten Demonstrierende den Platz vor dem Parlament, das zeitweise seine Arbeit einstellte. Erst nach monatelangen Vermittlungen gelang es Arbeitnehmer- und Arbeitgeberverband, Anwaltskammer und Menschenrechtsliga schließlich, im sogenannten nationalen Dialog einen Kompromiss auszuhandeln, wie es politisch in Tunesien weitergehen soll. Im Januar 2014 wurde die Verfassung unter großem Jubel endgültig verabschiedet. Die Krisenvermittler bekamen für ihre Anstrengungen 2015 den Friedensnobelpreis verliehen. Mit der neuen Verfassung, endlich unter Dach und Fach, hofften 2014 alle, dass Tunesien nun in ruhigere Bahnen geraten würde. Die größte politische Baustelle war geschafft. Aber die Wirtschaft war dabei auf der Strecke geblieben. Gerade die Ärmeren seien enttäuscht gewesen, dass die erhoffte Revolutionsrendite ausblieb. So Analyst Youssef. Enttäuscht von all den Versprechungen, die von den verschiedenen politischen Parteien gemacht und nicht eingehalten wurden. So kam es zu einer Art Ernüchterung, vor allem bei den jungen Menschen, die dazu führte, dass sich die Tunesier ab 2014 immer weniger für Politik interessierten. Das Ausland schaute zu diesem Zeitpunkt genau auf Tunesien. Es hoffte auf einen erfolgreichen, beispielhaften Wandel und unterstützte ihn nach Kräften. Allein aus Deutschland sind seit 2011 bis heute mindestens 2,5 Milliarden Euro in den nordafrikanischen Staat geflossen. Isabel Wehrenfels, Maghreb-Expertin der regierungsnahen Stiftung Wissenschaft und Politik aus Berlin, sagt über das deutsche Engagement in Tunesien: Da war sicher wahnsinnig viel Wishful Thinking dabei, aber wie gesagt auch unglaublich viel Hoffnung, dass jetzt ein arabisches Land mit sehr guten Voraussetzungen, bildungsmäßig große Mittelschicht, nah an Europa dran, kleines Land spielt natürlich auch eine Rolle, dass hier etwas gelingen würde, was dann den Rest der arabischen Welt anstecken würde, positiv. Aus den Wahlen 2014 ging ein zersplittertes Parlament hervor, das letztendlich nur eine stabile Regierungsoption zuließ. Die damals für die Islamisierung des Landes stehende Ennahda koalierte mit Nidet Tounes, einer neu gegründeten säkular-bürgerlichen Partei. Im Wahlkampf hatten sie sich noch aufs Schärfste bekämpft. Dass die beiden nun koalierten, ließ viele Anhänger in beiden Lagern enttäuscht zurück. Bei Ennahda traten die inhaltlichen Differenzen immer offener zutage, erinnert sich der Anwalt Samir Dilu, der unmittelbar nach der Revolution Menschenrechtsminister und Regierungssprecher war. Wir hatten Meinungsverschiedenheiten, sogar im Hinblick auf die Idee des politischen Islam. Was soll das denn heißen? Der Islam ist die Religion von mehr als 90% der Tunesier. Warum soll ich mich denn dann hinstellen und sagen, ich repräsentiere einen Islam, und zwar den politischen? Und haben wir dann auch einen wirtschaftlichen Islam und so weiter? Man habe damals als stärkste Kraft viele Fehler gemacht, sagt Dilu, der inzwischen aus der Partei ausgetreten ist. Die beiden Koalitionspartner zahlten schnell den Preis für ihre Zusammenarbeit. Nider Tunç verschwand bei den Wahlen 2019 in der Versenkung. Ennahda blieb von ihren ursprünglich 1,5 Millionen Wählerstimmen 2011, 8 Jahre später, gerade einmal ein Drittel übrig. Die Demokratie hat sie entzaubert. Ich und einige andere waren dagegen, dass die Partei unmittelbar nach der Revolution im ganzen Land antritt. Wir hätten mit einigen Wahlkreisen anfangen sollen. Man kann nicht aus dem Gefängnis direkt an die Regierung. Darauf muss man sich vorbereiten. Ben Ali hatte eine Lehre geschaffen. Niemand wusste, wie man ein Ministerium, eine Verwaltung leitet. Das braucht Zeit. Wir haben versucht, die zu raffen. Im Leben und in der Politik ist es wie auf der Autobahn. Wenn du zu schnell bist, wirst du geblitzt. Bis du gezahlt hast, hast du die Zeit verloren, die du vorher gewonnen hattest. Bei uns war das genauso. Wir haben versucht, die verlorene Zeit aufzuholen, und wir haben dabei alles verloren. Also es wurde allen so bewusst, dass die Früchte der Revolution, die sich alle erträumt hatten, jetzt nicht mehr kommen werden. Politisch und wirtschaftlich war Stillstand. Es gab diese große Koalition, die keine wichtigen Reformen mehr umgesetzt hat. Also auch Verfassungsgericht kam nicht. Die Dezentralisierung viel zu spät. Und wenn man mit Tunesiern und Tunesierinnen sprach, dann entstand immer der Eindruck, dass die alle das Gefühl haben, die politische Klasse schaut nur für sich selbst. Paradoxerweise haben die Leute Geduld mit der Diktatur, aber nicht mit der Revolution und der Demokratie. In der Diktatur warten sie ab. Man sagt ihnen, wartet 5 Jahre und sie warten 6. Wenn man in der Demokratie sagt, sie sollen warten, wollen sie alles sofort. Weil sie denken, die Freiheit bringe die Errungenschaften. Aber nur Arbeit bringt diese. Diese schwierige politische und wirtschaftliche Gemengelage führte dazu, dass der bis dahin kaum ernst genommene Kandidat Kais Saied leichtes Spiel hatte. Der Jubel war groß, als er im Oktober 2019 den zweiten Wahlgang der Präsidentschaftswahlen mit fast 2/3 der Stimmen gewann. Angetreten war er als unabhängiger Kandidat, ohne Partei hinter sich. Stattdessen getragen von lokalen Unterstützernetzwerken, die sich hauptsächlich übers Internet gefunden hatten. Das Volk will, hieß sein Slogan damals. Angelehnt an die Sprechchöre der Demonstranten während der Revolution 2011. Versprochen hat Kais Saied direkte Demokratie und mehr Gewicht für die einzelnen Regionen Tunesiens. In den Medien war der pensionierte Juradozent mit dem Schwerpunkt Verfassungsrecht immer wieder aufgetreten, um rechtliche Fragen zu analysieren. Er galt als Saubermann, ohne großes Machtnetzwerk. Ganz im Gegensatz zu seinem Gegenkandidaten Nabil Karoui, einem eher windigen Geschäftsmann, der wegen Vorwürfen der Geldwäsche einen Teil des Wahlkampfs in Untersuchungshaft verbrachte. Ich glaube, er hat tatsächlich alles bedient, was die Tunesier, Tunesierinnen oder sagen wir jetzt sehr klischiert in Anführungszeichen den einfachen Mann beschäftigt hat. Also er hat gegen die politischen Eliten gewettert, gegen Korruption, auch schon ein bisschen gegen ausländischen Einfluss. Und er hat sich selbst als den ganz einfachen, properen Menschen darstellen können. Das heißt, er konnte sich tatsächlich stilisieren als der Retter Tunesiens und hat auch immer davon gesprochen, dass er große demokratische Bottom-up-Reformen machen würde. Schon während des Wahlkampfes warnten einige vor ihm. Sein politisches Projekt sei gefährlich und autoritär. Seine gesellschaftlichen Ansichten konservativer als die von Ennahda. Aber als Präsident hätte er in dem semiparlamentarischen System Tunesiens nur sehr begrenzte Befugnisse. Und als Mann des Rechts werde er dieses sicher achten. So die überwiegende Meinung damals. Ich glaube, er wurde massiv unterschätzt. Und zwar auch in den ersten zwei Jahren seiner Amtszeit. Richtig einen Fußabdruck gelassen hat er in dieser Zeit nicht. Jetzt im Nachhinein gesehen würde man sagen, er hat sich vorbereitet auf die Zeit danach und wahrscheinlich sich sehr genau überlegt, wann ist der Zeitpunkt, an dem er eingreifen kann und eine Machtübernahme legitimieren kann. Zeitgleich zu den Präsidentschaftswahlen fanden 2019 Parlamentswahlen statt, bei denen die etablierten Parteien von den Wahlberechtigten abgestraft wurden. Das Abgeordnetenhaus war daraufhin völlig zersplittert. Die erste Regierungsbildung scheiterte. Der zweite Premierminister hielt nur wenige Monate durch, bevor er zum Rücktritt gedrängt wurde, mitten in der Covid-Pandemie. Gleichzeitig glich das Parlament eher einer Arena als einem Abgeordnetenhaus. Hier kommt es zu Handgreiflichkeiten zwischen einem muslimisch-konservativen Abgeordneten und Abir Moussi, der Vorsitzenden einer Ben Ali-Nachfolgepartei, die regelmäßig die Plenumssitzungen unterbricht. Einer von vielen ähnlichen Vorfällen, die dazu führten, dass das Parlament in den sozialen Netzwerken gerne auch mal als Zoo oder Zirkus bezeichnet wurde und kaum noch glaubwürdig war. Auch weil es kaum etwas vorweisen konnte, so Demokratieaktivist Youssef. Es gab eine Koalition unter der Führung von Ennahda, deren Ergebnis katastrophal war. Außerdem hat die Partei von Abir Moussi, die heute im Gefängnis sitzt und die damals mit einem Motorradhelm und einem Lautsprecher im Plenum erschien, das Parlament geradezu provoziert, um die parlamentarische Arbeit zu stören. Die Fronten, an denen gestritten wurde, vervielfachten sich und der Präsident profitierte. Als die Regierung es nicht schafft, die Covid-Pandemie einzudämmen, die Krankenhäuser nicht mehr in der Lage sind, die Menschen zu versorgen, Menschen auf die Straße gehen, trifft er eine folgenschwere Entscheidung. Juli 2021, Tag der Republik. Tagsüber waren in ganz Tunesien Menschen auf die Straße gegangen, um gegen die Regierung und Ennahda zu demonstrieren. In einem Video, das das Präsidialamt veröffentlichte, erklärte Präsident Kais Saied, dass er den Notstand ausrufe, den Regierungschef entlasse, das Parlament kaltstelle. Noch in der Nacht wurde ein Panzer vor dem Eingangstor des Abgeordnetenhauses platziert, den Parlamentariern der Zugang verwehrt. Alles im Rahmen der Verfassung, so der Jurist. Mit dieser Interpretation des Notstandsartikels stand er ziemlich alleine da. Viele ehemalige Kollegen zweifelten die Legitimität seiner Maßnahmen an. Doch die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung feierte ihn. In vielen Städten gingen die Menschen auf die Straße. Stundenlang fuhren Autokorsos durch die Hauptstadt Tunis. Der Präsident versicherte zunächst, es handle sich bei seiner Machtübernahme um eine vorübergehende Maßnahme, um die Stabilität des Landes zu garantieren. Bald werde er einen Fahrplan für den Ausweg aus der Krise vorstellen. Doch dann passierte monatelang nichts. Also es war ja interessant, dass die ausländischen Akteure zwar sahen, dass diese Ausrufung des Notstands nicht wirklich so richtig verfassungsgemäß war, aber dass man sich erhoffte, dass jetzt endlich die Dinge vorwärts in Anführungszeichen gehen. Also die ganzen Blockaden im Parlament, die ganzen Gesetze, die da lagen und nicht durchgebracht wurden, dass man jetzt endlich insbesondere die Wirtschaftsreform durchsetzen könnte und dass es eine handlungsfähige Regierung geben würde. Und natürlich gab es auch immer das Argument, wie können wir jetzt Dinge verurteilen, wenn 95% der Tunesier, Tunesierinnen das ganz toll finden. Also das hätte ja fast was Neokoloniales, wenn wir dagegen reden würden. Und das war für den Präsidenten wunderbar, diese Atmosphäre, sowohl innen wie von außen, weil er dadurch einfach schrittweise alles zurückbauen konnte. Und da wurde auch vielen Beobachtern zu spät bewusst, wie systematisch der Rückbau stattfand. Er hat angefangen, die Anwälte, die Richter, die politischen Parteien platt zu machen. Danach hat er sich den Journalisten zugewandt und dann den Aktivisten der Zivilgesellschaft. Und heute kann potenziell jede Tunesierin und jeder Tunesier von dieser Regierung verfolgt und unterdrückt werden. Am Anfang haben viele gesagt, sie würden ihn überwachen und aufpassen, dass er seine Grenzen nicht überschreitet. Aber letztendlich hat er genau das getan. Er hat alle Macht in seinen Händen. Wichtige Kontrollorgane und unabhängige Gremien werden gleich in den ersten Monaten nach der Machtübernahme nach und nach ausgehebelt. Der Richterrat, der die Unabhängigkeit der Richter garantieren soll, bekommt ein neues Gesetz. Jetzt werden seine Mitglieder vom Präsidenten ernannt. Kritische Stimmen in den Gerichten werden versetzt oder mit Prozessen überzogen, so die Vorwürfe von Menschenrechtsorganisationen. Entscheidungen des Verwaltungsgerichts, potenziell aussichtsreiche Gegenkandidaten von Kais Saied bei den Präsidentschaftswahlen 2024 zuzulassen, werden von der Wahlbehörde schlicht ignoriert. Die Mitglieder der Wahlbehörde, die den transparenten und fairen Ablauf der Abstimmung garantieren soll, werden ebenfalls vom Präsidenten ernannt. Die Justiz sei heute längst nicht mehr unabhängig, sagen nationale und internationale Beobachter. Anfangs war es noch so, dass das Ganze mit juristischen Argumenten gemacht wurde, aber zunehmend spielte das überhaupt keine Rolle mehr. Sprich, man hat für alles, auch die Repression, die Gesetze gehabt und es wurde nicht viel außerhalb der Gesetze gekungelt. Und das hat sich komplett verändert. Wenn ich euch alles erzählen würde, würde es Stunden dauern. Aber der Anstand verbietet es, von diesen Verrätern zu sprechen, die ihr Land und den Willen des Volkes verkauft haben. Kais Saied in einer seiner wenigen öffentlichen Reden. Einige Wochen nach seiner Machtübernahme im Juli 2021. In Sidi Bouzid, dem Ort, wo 2010 alles begann. Eine Dreiviertelstunde lang ergeht sich Saied in seiner Rede in Anschuldigungen. Regelmäßig kritisiert er Spekulanten, Verschwörer, Verräter, ausländische Einflussnahme, um das Land zu destabilisieren. Er selbst sei auf einer Mission, sein Land davor zu bewahren. Auch vor Migranten aus dem Afrika südlich der Sahara. Im Februar 2023 kritisiert er einen vermeintlich geplanten Bevölkerungsaustausch krimineller Natur. Die Folge? Brutale Übergriffe gegen schwarze Menschen. Ein Migrationsdeal mit der Europäischen Union. Repression von Organisationen, die sich um Geflüchtete und Migranten kümmern. Der Präsident scheint einen guten Instinkt zu haben für das, was in der Bevölkerung zieht. Das hat ihm auch ermöglicht, viele dieser Reformen, die ja hochproblematisch sind unter Demokratiegesichtspunkten, durchzusetzen und zu legitimieren, weil er natürlich auch immer die Gefahr von außen evoziert hat und beschworen. Die Franzosen, die ausländischen obskuren Kräfte, die alles manipulieren. Während Kontrollinstitutionen dicht gemacht werden, baut Kais Saied seit seiner Machtübernahme neue staatliche Strukturen auf. Eine neue Verfassung, ein neues Regierungssystem. Am 25. Juli 2022, Auf den Tag genau ein Jahr, nachdem er den Notstand ausgerufen hatte, lässt er über eine neue Verfassung abstimmen, die er mutmaßlich weitestgehend selbst geschrieben hat. In ihr ist der Präsident übermächtig. Gewaltenteilung gibt es quasi nicht mehr. Fast 95% der Stimmen entfallen im Referendum auf den neuen Text. Allerdings liegt die Wahlbeteiligung gerade einmal bei 30%. Bei den Wahlen zur ersten und zweiten Parlamentskammer sind es nur noch jeweils rund 11%. Eine der niedrigsten Wahlbeteiligungen weltweit. Als Kais Said 2024 wiedergewählt wird, geht nicht mal ein Drittel der Stimmberechtigten wählen. 9 von 10 geben damals Said ihre Stimme. Während die historischen Parteien unter Kais Said kaum noch eine Rolle spielen, sind seit seiner Machtübernahme neue entstanden, die dem parteilosen Präsidenten nahestehen und die trotz aller Kritik an sein Projekt glauben. Wie die Partei Weg des 25. Juli. Für ihren Generalsekretär Mahmoud Ben Mabrouk war die Revolution 2010 von Anfang an gescheitert. Die echte Revolution habe am 25. Juli 2021 mit der Machtübernahme Kais Saids angefangen. Lassen wir Kais Said jetzt mal außen vor. Was wäre denn die Alternative? Die anderen sind doch alle gleich und das Volk braucht die nicht mehr. Es gibt niemanden, der so sauber ist wie er. Wenn jetzt jemand anderes käme, hätte der dann einen Zauberstab? Den gibt es nicht. Kais Said hat sich getraut, alle Probleme gleichzeitig anzugehen. Er hat eine totale Säuberung vorgenommen, um die Grundlagen zu schaffen für etwas Solides, auf das ein Nachfolger dann aufbauen kann. Doch wer könnte ein möglicher Nachfolger sein? Isabel Werenfels ist skeptisch, dass der existiert. Es gibt keine Alternative. Es ist niemand in Sicht. Alle möglichen, auch unabhängigen, alternativen, populären oder potenziell populären Personen sind auch im Gefängnis. Also ich finde, was wir heute sehen, hat mit Demokratie überhaupt nichts mehr zu tun. Da gibt es gar nichts schön zu reden. Auch wenn, und das muss man jetzt auch noch sagen, es einzelne Freiräume noch gibt. Das hat aber wahrscheinlich auch mehr damit zu tun, dass das Ganze noch etwas chaotisch ist und noch nicht so richtig konsolidiert. Aber diese Freiräume werden immer, immer kleiner. Der Anwalt und ehemalige Ennahda-Politiker Samir Diallo ist überzeugt, dass dies ein Zeichen dafür ist, dass Said weniger stabil im Sattel sitzt als unmittelbar nach seiner Machtübernahme. Dass die scharfe Vorgehensweise gegen Kritiker aus einer Position der Schwäche komme, nicht eine Konsolidierung der Macht sei. Das macht mehr Angst, als wenn er stark ist. Denn verzweifelte Gesten eines Verletzten können sehr schlimm sein. Die schwindende Macht bestimmt das ganze Klima, in dem wir leben. Aber das kann sich sehr lange hinziehen. Sowas kann Monate, aber auch Jahre dauern. Aber wie heißt es? In Diktaturen geht bis zur letzten Viertelstunde immer alles gut. J'étais obligée de revenir pour à cette prison pour rendre visite à monsieur Razi Shaweishi. Ich musste in dieses Gefängnis zurück, um meinen Klienten Razi Shaweishi zu besuchen. Das gleiche Gefängnis, die gleichen Erinnerungen. 50 Jahre habe ich dort keinen Fuß reingesetzt. Und dann sind alle Erinnerungen wieder hochgekommen. Als ich ihn besucht habe, waren wir im gleichen Büro, in dem ich in den 70ern meinen Vater besucht habe. Ich war 3 Jahre alt, als er festgenommen wurde. Trotzdem erinnere ich mich an ein paar Sachen. Ich habe Erinnerungsfetzen, Manchmal frage ich mich, ob die echt sind oder ob ich mir das nur einbilde und ich sie mir aus den Erzählungen meiner Mutter konstruiert habe. Ich erinnere mich an den ersten Besuch im Gefängnis, in dem berühmten Bourgeoisie-Gefängnis. Ich erinnere mich an das Besuchszimmer, an das Gitter, das uns trennte. An meinen Bruder Jawer, der nicht mit meinem Vater sprechen wollte. Er hat sich geweigert, durch ein Gitter mit ihm zu sprechen. De mon frère Jawer, qui n'a pas voulu adresser la parole à mon père, il a refusé, il a dit, je ne lui parle pas à travers un grillage. Dalila Msadek, Anwältin, Mitglied des Verteidigungskomitees der politischen Gefangenen der sogenannten Staatsstreichaffäre. Ich wurde 1974 verurteilt, am 24. Juli 1974. Dalila war damals 4, Jawer 5. Als ich entlassen wurde, waren sie in der 6. Klasse. Ezdin Ben Barek, genannt Azgi, Aktivist, ehemaliger politischer Gefangener, Vater von Dalila und Jawer. En fait, mon père a été libéré en 79. Mein Vater wurde 1979 entlassen und seitdem war ich nie mehr in diesem Gefängnis. Dorthin zurückzukehren war sehr, sehr hart. Die ganzen Erinnerungen kommen wieder hoch. Ohne Vater aufzuwachsen, das war nicht einfach. Bourgeroisie ist das älteste Gefängnis Tunesiens. Es wurde von den französischen Kolonialherren gebaut, liegt auf der Kuppe eines Hügels. Dort wurden diejenigen untergebracht, die lange Haftstrafen zu verbüßen hatten. Es ist klein, mit Platz für 300, 400 Häftlinge. Sehr alt, mit Steinmauern. Wenn man reinkommt, sind links zwei Büros und rechts eines. Wir haben meinen Vater immer in dem rechts gesehen. Zwei Stufen führen da hoch. Als ich angekommen bin, hat man mir am Eingang gesagt, dass mein Klient dort warte. Ich habe losgeheult. Ich sollte ihn doch eigentlich moralisch unterstützen, aber er musste mich trösten und beruhigen. Der erste Besuch war furchtbar. Jetzt habe ich mich daran gewöhnt. Aber es ist doch Wahnsinn, dass sich nach 50 Jahren nichts geändert hat und wir uns wieder in der gleichen Situation befinden. Ich sage oft, in Tunesien ist es wie bei Monopoly. Gehe in das Gefängnis. J'utilise souvent une expression, je leur dis, la Tunisie est devenue une partie de Monopoly. Faut passer par la case prison. So wie ihr Vater Ezdin einst wegen seiner politischen Aktivitäten inhaftiert worden war, so wurde es vor knapp 3 Jahren Dalilas Bruder Jawer. Er gehört zu den in der ersten Instanz Verurteilten in der sogenannten Staatsstreichaffäre. Genau wie Ghazi Shaweshi, einer der anderen Klienten von Dalila, den sie regelmäßig in Bourgeoisie besucht. Auch 6 Politiker und ein Geschäftsmann sitzen bereits seit Februar 2023 in Untersuchungshaft, jeder in einem anderen Gefängnis. Einige der Angeklagten hatten gemeinsam über mögliche Auswege aus der politischen Krise nachgedacht, bei einem Mittagessen über eine mögliche gemeinsame Initiative diskutiert. Vorgeworfen wird ihnen, gemeinsam den Sturz des Staatspräsidenten und einen bewaffneten Aufstand geplant zu haben. Die Anwälte und Familien bezeichnen die Vorwürfe als absolut haltlos. Das ganze Verfahren stütze sich auf Anschuldigungen anonymer Quellen, ohne dass handfeste Beweise vorliegen würden. Es diene nur dazu, Kritiker mundtot zu machen. Beobachter bemängeln grobe Verfahrensfehler. Die maximal zulässige Dauer der Untersuchungshaft wurde überschritten. Die Inhaftierten hätten seit ihrer Festnahme keinen Untersuchungsrichter mehr gesehen. Bei den Verhandlungen waren sie nicht anwesend, da sie sich geweigert hatten, per Videokonferenz zugeschaltet zu werden. Sie wollten direkt vor den Richter treten. Außerdem wurden bei mehreren Sitzungen Presse und nationale und internationale Beobachter ausgeschlossen. Der tunesischen Presse wurde per richterlicher Anordnung untersagt, über die Inhalte der Ermittlungen und des Verfahrens zu berichten. Die Angehörigen bemühen sich zwar, mit regelmäßigen Protestkundgebungen auf das Schicksal der Inhaftierten aufmerksam zu machen, doch das öffentliche Echo ist gering. Mit der Machtübernahme Kais Saieds und der Staatsstreichaffäre finden sich die Häftlinge und ihre Familien erneut im Widerstand. Mehrere waren Regimegegner, bevor sie nach 2011 politische Ämter übernommen hatten, waren prägend in der Opposition unter Staatsgründer Bourguiba und Nachfolger Ben Ali gewesen. Alte Traumata der Repression kommen heute zurück an die Oberfläche. Dalila und Jawa, aber auch ihrem Vater, wurde der politische Widerstand quasi in die Wiege gelegt. Esdin Hasgi wächst in den 50er Jahren auf, in einer Bergbauregion im Westen Tunesiens, mitten im Widerstand gegen die Kolonialherren. 1956 wird Tunesien unabhängig. Hasgi studiert, wird Lehrer in Sfax, der zweitgrößten Stadt des Landes, mit einem Industriehafen, eine Gewerkschaftshochburg. In den späten 1960er Jahren wird Hasgi Mitglied der linken Bewegung Perspektiv, von der die Zeitschrift Perspektiven für ein neues Tunesien herausgegeben wird. Tunesien erlebt damals sein 1968, schon vor der Studentenbewegung in Europa. Bereits im März 68 begann die erste Verhaftungswelle, der Hasgi noch entkommt. Das war die Repression damals. Das war Bourguiba, der Despot. Wir waren überzeugt von unseren Anliegen, haben unser Land verteidigt. Wir wollten, dass unser Land eines wie jedes andere wird. Es gibt keinen Grund, nicht demokratisch zu sein, nicht frei zu sein oder dafür, dass nur eine Person das Land führt. Ein moderner Staat wird nicht nur von einer Person regiert. Bourguiba hat das nicht akzeptiert. Er hat uns gefoltert, ins Gefängnis gesteckt, zu harten Strafen verurteilt. Uns von Eltern, Kindern, Freunden getrennt. Aber zum Glück haben wir Widerstand geleistet. Abi Bourguiba, erster Präsident des Landes, Gründervater, Übervater. Er war einer der führenden Köpfe im Widerstand gegen Frankreich, wo er selbst studiert hatte. Anwalt, Frankophon, säkular, pragmatisch, modern. Hatte nach jahrzehntelangem Kampf die Unabhängigkeit von der Kolonialmacht verhandelt. Als eine der ersten Amtshandlungen, damals noch Regierungschef, hat er 1956 ein Gesetz zur Gleichstellung der Frauen beschlossen. Hat in Bildung und Gesundheit investiert. Für viele ist er bis heute ein Idol. Derjenige, dem Tunesien die Modernität zu verdanken hat, der sich gewandt auf internationalem Parkett bewegte. Ein Intellektueller. Doch das ist nur ein Teil der Geschichte. Bourguiba ist auch derjenige, der mehr als 30 Jahre an der Macht war. Aus Tunesien einen Einparteienstaat gemacht hat, die Studentenbewegung unterdrückt hat. Ein aufgeklärter Herrscher, aber eben ein autoritärer Alleinherrscher. Am 14. November 1973 haben sie landesweit ganz viele Leute verhaftet, mehr als 1000. Sie haben uns verteilt auf den Sitz der Staatssicherheit, verschiedene Polizeidienststellen. 3 Monate lang haben sie uns gefoltert. Mich persönlich haben sie 22 Tage am Stück gefoltert. Wir sind in einen Hungerstreik getreten, damit sie uns ins Gefängnis verlegen. Wir hatten genug. Das hat geklappt. Sie haben uns in das Gefängnis am Boulevard des 9. April in Tunis verlegt. Esdin Hasgi und einige weitere verurteilte Kameraden werden nach Bourg-Jérôme gebracht. Das berüchtigte Gefängnis, wo vor allem die politischen Gefangenen einsetzen. Sie halten mehrere Hungerstreiks ab, um bessere Haftbedingungen einzufordern. Seitdem ein fest etabliertes Mittel im politischen öffentlichen Leben in Tunesien. Sie erkämpfen so Zugang zu Zeitungen, einem Fernseher und später sogar zu einer eigenen Kochstelle. Unterdessen versorgen die Familien der Gefangenen diese mit Lebensmitteln und selbstgekochten Speisen, damit diese nicht auf das dürftige Gefängnisessen angewiesen sind. Der Koffer, der Essenskorb, ist in Tunesien jedem ein Begriff. Ein fester Bestandteil eines jeden Besuchs im Gefängnis, bis heute. Um Hasgi im Gefängnis zu besuchen, muss seine Frau jede Woche knapp 400 Kilometer fahren. Einfache Strecke. Einmal im Monat kommen die Kinder mit. On n'avait pas de voiture. Moi, je viens d'une famille moyenne, très moyenne. Ma mère était coiffeuse. Wir hatten kein Auto. Ich komme aus einem einfachen Milieu. Meine Mutter war Friseurin. Sie hatte einen kleinen Salon. Wir sind mit dem Sammeltaxi gefahren. Morgens um 5 ging es los, damit wir mittags dort waren. Es hat so lange gedauert. Ich habe eine fürchterliche Erinnerung daran. Es roch im Auto immer nach Essen aus den Essenskörben. Mir wurde von dem Geruch immer schlecht. Seitdem wird mir im Auto jedes Mal schlecht, wenn ich nicht selbst fahre, als ob dieser Geruch noch da sei und mir wieder in die Nase steigt. Aber das Essen freute meinen Vater. Es roch nach Zuhause, nach Freiheit. Der Geruch des Zivilen, wie er sagt. Jetzt mache ich das Gleiche für meinen Bruder. Das ist furchtbar. Maintenant je fais la même chose pour mon frère. C'est horrible. Im Sommer, wenn die Mutter gut verdiente, weil viele Hochzeiten stattfanden, ging es der Familie einigermaßen gut. In den Wintermonaten löste sie beim Lebensmittelhändler um die Ecke Pfandflaschen ein, um Brot und Milch oder Nudeln und Tomatenmark zu kaufen. Meine Mutter hat das gut hingekriegt. Wir sind gut über die Runden gekommen. Mein Vater war in unserer Vorstellung sehr präsent. Meine Mutter hat alles dafür getan. Sie hat ständig von ihm erzählt. Wir haben uns viele Briefe geschrieben. Er hat uns sogar Rechenaufgaben geschickt. Und wenn wir in Bujerumi waren, hat er uns immer Schokolade geschenkt. Zwei seiner Zellengenossen hatten Familie im Ausland und bekamen französische und Schweizer Schokolade geschickt. In Tunesien gab es das damals nicht. Die lokale Schokolade schmeckte eklig. Wenn wir aus Bujerumi zurückkamen, waren wir also immer ganz stolz, weil wir französische oder Schweizer Schokolade hatten. Die haben wir in der Schule gezeigt und alle waren neidisch. 1979 wird Esdin Hasgi entlassen. Seinen Beruf als Lehrer darf er nicht mehr ausüben. Er gründet einen kleinen Verlag, vertreibt selbstgeschriebene Kinderbücher. Als er rauskam, war es nicht so, als hätten wir einen Fremden bei uns zu Hause. Aber der Rhythmus war ein neuer. Ich kam damit gut klar. Ich war die verwöhnte Tochter, saß die ganze Zeit auf seinem Schoß, bekam alles, um das ich bat. Für meinen Bruder war es schwieriger. Er war ja bis dahin der Mann im Haus gewesen. Und jetzt bekam er auf einmal Konkurrenz. Es war wirklich ein Hahnenkampf. Aber mit der Zeit hat es sich entspannt und jeder hat seinen Platz gefunden. Mais finalement ça s'est résorbé petit à petit avec le temps. Ils se sont habitués petit à petit et Neben dem Verlag betreibt Hasgi im Erdgeschoss des Hauses ein Café. Das erste gemischt geschlechtliche Café der Stadt. Ein Treffpunkt für Intellektuelle und politisch Engagierte. Die Behörden schließen das Café regelmäßig, machen ihm Probleme. Die politischen Treffen verlagern sich schließlich in die Wohnung der Familie. Die ganze Opposition kam bei uns vorbei. Es war ein Ort der Freiheit. Dabei war es eine kleine Wohnung mit einem Wohnzimmer und zwei Schlafzimmern. Wir hatten gar keinen Schlüssel. Die Tür stand immer offen, selbst nachts, wenn wir schliefen. Meine Eltern haben nie gefragt, wo ich hingehe oder wann ich nach Hause komme. Ich hatte eine unglaublich freie Erziehung. Diese ungewöhnliche Kindheit habe bei den Kindern früh ein politisches Bewusstsein geschaffen, das sich in ihrem Engagement heute niederschlage, glaubt ihr Vater. Ich glaube, nein. Ich bin ziemlich überzeugt, dass wir mit allem, was wir gemacht haben, einen Grundstein gelegt haben. Nach dem Abitur zieht es beide Kinder mit einem Jahr Abstand nach Tunis zum Jurastudium. Jawa wird Dozent an der Uni Dalila Anwältin. Nach dem Tod der Mutter hält auch Vater Esdin nichts mehr ins Fax. Er zieht in die Hauptstadt, in die Nähe der Kinder. In den 80er Jahren baut Präsident Bourguiba, fast 90 Jahre alt, zusehends ab, agiert erratisch, lässt sich von seinem Umfeld einreden, was er machen soll. Doch er klammert sich an die Macht, bis 1987. Da entwickelt Zine El Abidine Ben Ali Machtgelüste. Bourguiba ernennt den Mann aus dem Sicherheitsapparat zunächst zum Innenminister. Seine Aufgabe, die aufstrebenden muslimisch-konservativen in Schach halten. Das macht er so erfolgreich, dass Bourguiba ihn im Sommer zusätzlich zum Regierungschef ernennt. Ben Ali wittert seine Chance. In der Nacht zum 7. November 1987 ruft er die Leibärzte Bourguibas zusammen und lässt den greisen Präsidenten für amtsunfähig erklären. Qua Verfassung wird er damit zunächst übergangsweise zum Präsidenten. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhal Muwatinun, ayyatuhal Muwatinat. Keiner wehrt sich. Im Gegenteil. Sein unblutiger, sogenannter medizinischer Staatsstreich wird in Tunesien und international wohlwollend bis begeistert aufgenommen. Ben Ali verspricht freie Wahlen, Parteienpluralismus, Pressefreiheit. Esdin Hazgi will 1989 zu den Wahlen antreten. Seine Kandidatur wird unter Vorwänden abgelehnt. Seine Kinder Dalila und Jawa konzentrieren sich damals aufs Studium, sind in dieser Zeit kaum politisch aktiv. An den Universitäten gibt es in den 1980ern zwei große Strömungen, zwei Studentenverbände. Der eine links ausgerichtet, der andere steht den muslimisch-konservativen nahe. Dort lernen sich Ende der 1980er Jahre Monya Brahim und Abdelhamid Jelassi kennen. Wie Jawa Ben Barek hören wir auch Abdelhamid Jelassi hier nicht. Er sitzt ebenfalls im Rahmen der sogenannten Staatsstreichaffäre in Haft. Nicht zum ersten Mal in seinem Leben. Seine Frau Monya Brahim erzählt die Geschichte der beiden. Wie auch Esdin Hazgi ist sie in einer Familie aufgewachsen, die gegen die französische Kolonialmacht Widerstand geleistet hat. Ihre Mutter und eine Tante unterstützen den Widerstand. Doch ansonsten kam sie aus einem eher unpolitischen Haushalt. Tunesischer Durchschnitt, wie sie sagt. Bis sie aus ihrer Heimatstadt Sousse Mitte der 1980er Jahre zum Psychologiestudium in die Hauptstadt zieht. Da habe ich eine andere Welt entdeckt. Das kannte ich nicht. Ich war von dieser Welt völlig geblendet. Es gab Studierende, die in den Generalversammlungen der Studentenverbände in völliger Freiheit gesprochen haben und ihren Standpunkt zum System diskutiert haben. Das waren damals die letzten Jahre Bourguibas. Es gab Diskussionsrunden. Da saßen zwei Leute von 8 Uhr morgens bis 6, 7 Uhr abends zusammen und haben diskutiert. Über Philosophie, Literatur, Politik, Soziologie. Und ich war bei allen Versammlungen dabei. Damals kam die Bewegung der islamischen Tendenz an den Hochschulen auf mich zu. So der damalige Name von Ennahda und ihrem studentischen Zweig. Für den zuständig war im Exekutivbüro der Partei damals Abdelhamid Jelassi. Mit Ende 20 einer der jüngsten in der Führungsriege der verbotenen Organisation, schon damals ein wichtiger Stratege hinter den Kulissen. Er suchte nie das Rampenlicht, aber koordinierte mit dem Aufbau interner Strukturen den Parteikader. Abdelhamid war schon sehr früh sehr politisiert. Dort, wo er zur Schule ging, gab es viele Linke und er hatte viele politisierte Lehrer. Er hat immer gesagt, ich hatte genau zwei Wege vor mir. Entweder ich werde Marxist oder muslimisch-konservativer. Als Ben Ali 1987 die Macht übernimmt, war der muslimische Konservatismus in der ganzen Region im Aufwind. Im großen Nachbarland Algerien führten die Auseinandersetzungen zwischen Regime und der muslimischen Bewegung ab 1990 zu einem 10 Jahre dauernden blutigen Bürgerkrieg. Auch in Tunesien griffen Extremisten 1987 ein Hotel und eine Polizeistation an. Mit äußerster Schärfe geht Ben Ali gegen sie vor. Ein Kopftuch reicht aus, um auf die Wache vorgeladen zu werden. Eine Teilnahme an einer Parteiversammlung für 2 Jahre Haft. Dem Westen dient Ben Ali sich mit dem Versprechen an, ihm die Islamisten vom Leibe zu halten und Stabilität in der Region zu garantieren. Im Inneren nehmen die Repressalien gegen die Opposition nie dagewesene Ausmaße an. Wer nicht rechtzeitig untertaucht oder ins Exil flieht, wird verhaftet. 20.000 bis 30.000 Ennahda-Mitglieder zahlen den Preis für ihr Engagement, werden festgenommen, zu langen Haftstrafen verurteilt, gefoltert, teils zu Tode. Wir haben geheiratet, als ich im 4. Studienjahr war. Ich hätte noch 2 Scheine gebraucht bis zum Abschluss. 6 Monate nach der Hochzeit wurde Abdelhamid festgenommen. Und mein Leben hat einen anderen Weg genommen. Es war hart. Ich war Studentin, schwanger und wusste 3 oder 4 Monate lang nicht, ob er tot war oder noch lebte. Nach der Festnahme Abdelhamid Jelassis im April 1991 zieht sie zurück zu ihren Eltern nach Sousse. Im August kommt Tochter Mariam zur Welt. Als diese 3 Wochen alt ist, nimmt Brahim sie zum ersten Mal mit zu einem Besuch beim Vater im Gefängnis. Ich hatte sie auf dem Arm, die Tasche mit Kleidung für Abdelhamid auf der einen Schulter, ihre Wickeltasche auf der anderen und den Essenskorb in der Hand. Dann mussten wir mit dem Taxi von zu Hause zum Busbahnhof. Von dort mit dem Sammeltaxi nach Tunis und dann nochmal mit dem Taxi zum Gefängnis. Und dann das Ganze wieder zurück. Erlaubte Besuchszeit damals 5 Minuten, einmal die Woche. Seit ihrer Geburt war die Tochter bei fast jedem Besuch dabei. 1992 wird Abdelhamid Jelassie, so wie die meisten führenden Köpfe der Partei, die nicht im Exil sind, zu lebenslanger Haft verurteilt. Anders als unter Bourguiba weitet das Regime von Ben Ali den Druck auf die Familien und das Umfeld der Gefangenen aus. Monja Brahim selbst wird 1994 festgenommen und zu 1,5 Jahren Haft verurteilt. Nach wenigen Wochen kommt sie im Berufungsverfahren frei, allerdings mit strikten Meldeauflagen. Ich musste mich 2-mal am Tag auf der Wache melden. Die Stadt durfte ich nur nach vorheriger Erlaubnis verlassen, zum Beispiel um Abdelhamid zu besuchen. Ich hatte mein Studium nicht abgeschlossen, durfte nicht arbeiten. 10 Jahre lang ging das so, bis 2004. Danach habe ich mein politisches Engagement wieder aufgenommen, habe Menschenrechtsorganisationen und Politiker kontaktiert. Und nach jedem Besuch bin ich zur Post gegangen und habe ein Telegramm an Zine El Abidine Ben Ali geschickt. Ich bin so und so, die Frau von, und wenn ihm etwas passiert, dann sind Sie dafür verantwortlich. Jede Woche. Damals habe ich langsam wieder an Selbstbewusstsein gewonnen. Jahre lang sieht die Tochter den Vater nur hinter doppelten Gittern, bevor die Auflagen etwas gelockert werden und sie sich berühren dürfen. Alles. Als sie älter wurde, hat sie angefangen, Fragen zu stellen. Die einfachste Antwort, die ich gefunden habe, war: Dein Vater ist im Gefängnis, weil er betet. Denn unter Ben Ali war das Grund genug, bestraft zu werden. Aber dann fragte sie: Aber Opa betet doch auch. Ja, aber Papa betet und ist gegen Ben Ali. 2007, nach 16 Jahren, wird Abdelhamid Djellassi vorzeitig aus der Haft entlassen. Die Tochter ist ein Teenager. Die ersten Monate zu Hause sind nicht einfach. Es war sehr konfrontativ und ich habe das zuerst nicht verstanden. Klar, sie war ein Teenager mit einem starken Charakter. Aber sie mochte ihn sehr und er sie genauso. Irgendwann habe ich sie zur Seite genommen und sie sagte: Mama, ich habe mein ganzes Leben mit einem halben Menschen zu tun gehabt. Nur mit dem Torso, den sie hinter Gittern gesehen hat. Jetzt muss ich mich erst daran gewöhnen, dass ein ganzer Mensch hier in der Wohnung rumläuft. Und er sagte, er habe sich ein Bild von ihr gemacht, aber die Realität sei natürlich eine andere. Die beiden haben ein Jahr gebraucht. Sie haben mir gesagt, ich soll mich raushalten. Sie würden das untereinander klären. Ihr Vater ist in allererster Linie ein Freund und nur in zweiter eine Vaterfigur. Sie erzählt ihm Sachen, die sie mir nicht sagt. Und ich bin so ein bisschen die Böse. Djellassi kann von der Politik nicht lassen. Allen Auflagen zum Trotz nimmt er die Kontakte von früher wieder auf. Wie er wurden seit Mitte der 2000er Jahre eine ganze Reihe Ennahda-Mitglieder nacheinander aus der Haft entlassen. Gezeichnet von teils langen Jahren Einzelhaft, Vergewaltigungen und Folter. Heimlich reist Djellassi durchs ganze Land. Am Anfang kamen 3-4 Leute zu den Treffen. Seine Frau macht ihm Vorhaltungen, dass er wegen einer Handvoll Leute seine Freiheit aufs Spiel setzt. Es brauche Zeit. Die Leute hätten Angst, entgegnet er. 2008 erkrankt er an Kehlkopfkrebs. Doch nach der Behandlung nimmt er die Politik wieder auf. Die Führungsspitze der Partei sitzt damals im Ausland. Ihr Gründer und Vorsitzender Raj Tranouchi in London, andere in Frankreich. Dort existieren Parteigremien und Strukturen. In Tunesien sind es vor allem informelle Kontakte. 2010 gründen sie auch in Tunesien einen Parteirat. Sie haben ernsthaft darüber nachgedacht, die Gründung im Inland bekannt zu geben, eine Pressekonferenz abzuhalten, einen Antrag auf Zulassung der Partei zu stellen. Das war im November 2010. Doch dann kam alles anders. Ich war krank, frisch operiert und sollte im Bett bleiben. Abdelhamid war in Tunis und meine Tochter redete die ganze Zeit nur von Facebook. Das war damals noch neu und ich habe gar nicht genau verstanden, was los war. Sie saß den ganzen Tag am Computer und sagte: Mama, da passiert irgendwas im Land. Das ist nicht normal. Am 14. Januar sagte sie mir morgens, dass sie demonstrieren gehe, ob es mir gefalle oder nicht. Das war keine Frage, sondern eine Ansage. Und dann hat mich ein Bekannter angerufen und gesagt, es passiere etwas Außergewöhnliches auf der Straße. Es sei ein Zeichen Gottes. Da habe ich mich angezogen und wollte los, auch wenn ich kaum laufen konnte. Da kam dann meine Mutter und sagte, ich soll im Bett bleiben. Und ich habe ihr nur gesagt, ich gehe jetzt raus. Ich weiß nicht, was passiert, aber ich muss raus. Nicht nur in Sousse. Im ganzen Land gehen Menschen auf die Straße. In Tunis auch Dalila Msadek, ihr Bruder Jawa Ben Barek und Vater Esdin Hasgi. Monja Brahim und ihre Tochter fahren nach der Flucht Ben Alis nach Tunis, nehmen an den Sit-ins am Regierungssitz teil. Ennahda stellt sich neu auf. Noch sind viele Mitglieder im Ausland. Der tunesische Flügel setzt ein Gründungskomitee ein, in das Monja und Abdelhamid beide einberufen werden. Monja Brahim kennt einige Parteimitglieder noch aus der Uni, obwohl sie nie parteipolitisch aktiv war, bis sie 2011 in die Parteiarbeit reinrutschte. Da haben sie mich ins Exekutivbüro gewählt. Das ist passiert, ohne dass ich allzu sehr darüber nachgedacht habe. Ich hatte damals den Eindruck, dass im Land eine neue Ära anbricht. Über den Posten könnte ich etwas dazu beitragen, hatte ich gehofft. Abdelhamid Djellassi beteiligt sich entscheidend am Wiederaufbau der Partei, leitet den Wahlkampf zur Verfassungsversammlung und wird stellvertretender Parteivorsitzender. Monja Brahim gewinnt ein Mandat im Abgeordnetenhaus. Die muslimisch-konservative Partei wird stärkste Kraft, jedoch ohne absolute Mehrheit. Während Ennahda sich neu aufstellt, versuchen mit deutlich geringeren Mitteln auch eine Gruppe Parteiloser eine Alternative zu bieten, einen neuen Gesellschaftsvertrag, wie sie sagen. Unter ihnen befinden sich Ezdin Hasgi und seine beiden Kinder, eine Reihe ehemaliger Weggefährten von Hasgi aus der Zeit seiner Haft, junge Leute aus der Zivilgesellschaft und irgendwann auch Kais Sayed, damals noch relativ unbekannter und vorher nicht politisch engagierter Juradozent. On s'est dit, voilà, la Tunisie va entamer une nouvelle ère, donc il faut faire table rase. Wenn Tunesien eine neue Ära antritt, müssen wir reinen Tisch machen und neue Institutionen schaffen. Für ein neues Leben, einen neuen Staat. Also braucht es eine neue Verfassung. Wir sind durch Tunesien getourt, haben alle Regionen besucht, mit den Leuten diskutiert. Und dann, im Juli 2011, haben wir eine neue Verfassung geschrieben. Mit 450 Leuten, mit Dutzenden Vereinen, Juristen, Kais Sayed und Co. mit eingeschlossen. Als sie fertig war, haben wir sie Dusturna genannt, unsere Verfassung. Notre Constitution. On s'est dit, ce projet de Constitution doit être défendu. Um dieses Projekt zu verteidigen, schien es uns die beste Lösung für die Wahlen zu kandidieren, in der Hoffnung, dass vielleicht ein oder zwei Kandidaten es in die Verfassungsversammlung schaffen und uns dort vertreten. Aber wir hatten die Mittel nicht. Die Maschine dahinter nicht. Wir waren einfache Bürger. Wir haben leider keinen Sitz gewonnen. Die Revolution hat es mir erlaubt, mich mit meinem Vater zu versöhnen. Denn bis dahin hatte ich immer das Gefühl gehabt, er habe die Politik gewählt, zum Nachteil der Familie. 2011 habe ich verstanden, was er früher gefühlt haben muss, weil es mir auch so ging. Ich habe damals auch die Familie hinten angestellt. Die Familie zieht nach Tunis und findet sich in dem Strudel der Revolution und des demokratischen Wiederaufbaus des Landes wieder. Der Rest des Lebens rauscht irgendwie vorbei. Selbst Hochzeit und Scheidung der Tochter sind damals nur noch Nebengeräusche, gibt Monja Brahim heute zu. Die Wohnung war irgendwann ein reiner Schlafsaal. Keine Wohnung mehr. Er war von morgens bis abends in der Partei und ich den ganzen Tag im Parlament. Wenn wir uns gesehen haben, dann meistens nach Mitternacht. Es war völlig normal, dass er um Mitternacht nach Hause kam und um 5 wieder ging. Oder ich um 2 kam und um 8 wieder ins Parlament fuhr. Wir hatten kein normales Familienleben. Selbst wenn wir mal beide gleichzeitig zu Hause waren, haben wir über Politik diskutiert. Warum? Weil wir meistens unterschiedliche Ansichten waren. Und wir beide geben nicht nach, nur weil der eine oder die andere etwas anders sieht. Sobald wir aus dem Haus gingen und die Tür zugemacht haben, waren wir nicht mehr Eheleute, sondern Herr Jelassi und Frau Brahim. Das haben viele am Anfang nicht verstanden. Als die Grundlagen für den neuen Staat im Parlament gelegt sind und Tunesien 2014 eine neue Verfassung verabschiedet, brechen innerhalb von Ennahda Konflikte auf. Zwischen den Generationen, zwischen dem extrem konservativen und dem liberaleren Flügel, denjenigen, die im Exil waren, und denen, die in Tunesien geblieben waren. Die Koalition mit Nidet Tunes, dem vermeintlich politischen Erzfeind, heizt die Situation zusätzlich an. Die Frage, die kaum jemand zu diesem Zeitpunkt offen stellt: Wie hält man es mit dem langjährigen Parteivorsitzenden Raj Tranushi, der keinerlei Anstalten macht, seine Macht abgeben zu wollen? Monja Brahim wird auch 2014 ins Parlament gewählt. Doch wie auch ihr Mann hadert sie zusehends mit der Partei. Ihr Mann legt Anfang 2015 ein erstes Mal seine Parteiämter nieder, kehrt ein Jahr später aber nochmal zurück. Beide bleiben zunächst Mitglied. Brahim führt ihr Mandat bis 2019 zu Ende, auch wenn sie sich immer wieder gegen die offizielle Parteilinie auflehnt. Jelassi kritisiert schon im Vorfeld der Wahlen 2019 die Parteispitze sehr deutlich. Parteichef Hanouchi habe den Moment verpasst, in Würde abzutreten, sagt er im Sommer 2019 in einem Radiointerview. Einige Monate später, im März 2020, nach fast 40 Jahren Parteimitgliedschaft und 16 Jahren politischer Haft, erklärt Jelassi seinen Austritt. Ein Jahr später tritt auch Brahim aus. Erstmals zeichnet sich ein fast normales, ruhigeres Leben ab. Auch wenn Jelassi nie aufhört, sich zu engagieren. Er liest, schreibt Artikel und mehrere Bücher, in denen er auch seinen politischen Werdegang kritisch aufarbeitet. Ein von allen Lagern respektierter, kritischer Geist. Ein gern gesehener Gast in politischen Diskussionsrunden und in den Medien. Wir hatten ja nie wirklich ein Familienleben, wo wir einfach mal zusammen im Café saßen oder so. 16,5 Jahre Distanz, als er in Haft war. Kurz nachdem er rauskam, die Krankheit. Danach die Politik. Wir haben nie die Zeit gehabt, gemeinsam ein Leben aufzubauen. Kleine Traditionen, Gewohnheiten. Wir hatten nie unseren Ort, das Restaurant, wo wir immer hingehen, das Café oder so. Dazu sind wir nie gekommen. 2019 wollten wir so langsam anfangen, all das zu erleben, was wir seit 1991 nicht gemeinsam erlebt haben. Im Herbst 2019 feiert Monja Brahim noch den Wahlsieg Kais Saieds, hofft gleichzeitig, dass ihr Leben jetzt in etwas ruhigere Bahnen findet. Auf Abdelhamid Jelassis Facebook-Profil mischen sich Familienfotos mit politischen Posts und Fernsehauftritten, mit seiner Frau beim Wandern, Selfies mit der Tochter. Doch lange währt das Familienglück nicht. Zuerst kommt die Pandemie mit ihren strikten Lockdowns, dann der 25. Juli. Abdelhamid hat niemals zu Hause die Stimme erhoben. Im Gegensatz zu mir. Bis zum 25. Juli 2021. Wir saßen zu dritt im Wohnzimmer und haben uns unterhalten, bis zur Rede von Kais Saied. Abdelhamid hat sofort gesagt, das sei ein Putsch, und hat angefangen zu telefonieren. Wir haben ihm gesagt, er soll sich beruhigen und uns erst mal verstehen lassen, was da gerade passiert. Das ist ein Putsch, habe ich gesagt. Langsam, Abdelhamid, langsam. Nein, das ist ein Putsch. Wollt ihr, dass ich den Mund halte? Lasst mich reden, das ist ein Putsch. Das war das erste Mal, dass er uns gegenüber laut geworden ist. Schon vor den Wahlen 2019 waren sich Jawar Ben Barak, Ezdin Hazgi und Dalilam Sadek uneinig, wie Kais Saied einzuschätzen sei. Ich war gegen ihn, ganz öffentlich. Ich kannte ihn und wusste, dass er kein Staatsmann ist, dass er nicht in der Lage ist, Politik zu machen und gegensätzliche Interessen unter einen Hut zu bringen. Finanzen. Er ist ein Jurist. Mit ihm kann man über Verfassungen und Staatsformen diskutieren, aber dem kann man kein Land überantworten. Wir haben uns so gestritten in der Familie. Das hat ein halbes Jahr gedauert. Ça nous a valu une dispute qui a duré 6 mois. Vu la constitution tunisienne, qui limite. Angesichts der Tatsache, dass die Verfassung die Rechte des Präsidenten stark eingeschränkt hat, hatten wir uns gedacht, dass er nichts ausrichten kann. Wir haben ihn gewählt und er hat uns ins Gefängnis gesteckt. On l'a élu, il nous a mis en prison. Nach dem 25. Juli 2021 gründen Ezdin Hazgi und Sohn Jawar die Initiative Bürger gegen den Putsch. Schnell finden sich darin verschiedene Strömungen wieder, die seit 2011 eigentlich verfeindet waren. La première manifestation qu'on a faite avec le Moitinon de Dakile, die Citoyens contre le Putsch. Die erste Demonstration war am 18. September 2021. Wir sind gegen 8:30 morgens in die Stadt gefahren. Ich habe zu meiner Frau gesagt, 100 Leute vor dem Theater, das wäre nicht schlecht. Als wir ankamen, standen da aber schon 300 oder 400. Von Weitem dachte ich, das wären meine ehemaligen Kameraden. Vielleicht die Anhänger von Hama Hamemi, einem Kommunisten, den ich am Vortag kontaktiert hatte. Und als ich näher komme, sehe ich, dass das alles Leute von Ennahda sind. Ich war enttäuscht und erfreut gleichzeitig. Enttäuscht, weil ich meine Kameraden nicht sah, aber erfreut, weil da noch andere Tunesierinnen und Tunesier waren, die unserer Einladung gefolgt waren. Lehnt man das ab, angesichts der Ernsthaftigkeit der Situation? Nein. D'accord. Ich habe unter den muslimisch-konservativen echte Demokraten gefunden. Und echte Despoten unter den Linken. Jawar Ben Barak ist einer der Sprecher der Bewegung, die sich später mit anderen Parteien und Gruppierungen zur sogenannten Rettungsfront zusammentut, um gegen die Politik des Präsidenten zu protestieren. Abdelhamid Jelassi ist jede Woche in den Medien. Ihr Mann habe zuletzt völlig allergisch auf den Präsidenten reagiert, sich seine Reden nicht mehr anhören wollen, erzählt Monja Brahim. Allerdings war er nie Mitglied einer Initiative und lehnte es mehrmals ab, anderen Parteien beizutreten. Vereint wurde er mit ihnen erst unfreiwillig in der Staatsstreichaffäre. Im Februar 2023 werden zunächst 8 Personen verhaftet, darunter Ben Barak und Jelassi. Mittlerweile sind es knapp 40 Personen, darunter Politiker, Geschäftsleute, Anwälte. Die sogenannte Staatsstreichaffäre ist der größte politische Prozess seit der Revolution. On s'attendait à ce qu'il soit arrêté à un moment ou l'autre. Wir haben damit gerechnet, dass er irgendwann festgenommen wird. Aber für ein kleines Vergehen, Verstoß gegen die öffentliche Ordnung oder so etwas, aber doch nicht wegen Terrorismusvorwürfen. Wir haben gedacht, er wird 3-4 Monate sitzen, 5 oder 6 maximal, dass sie ihm einmal die Ohren langziehen. Aber wir haben nicht erwartet, dass sie so ein abscheuliches Verbrechen begehen, indem sie die Oppositionellen der Verschwörung beschuldigen. Das ist doch völlig abwegig. Da haben wir verstanden, dass das Regime vor nichts zurückschreckt. Es ist eine Höllenmaschine, die dazu bereit ist, alle niederzumachen. Während die Festnahme Ben Baraks absehbar war, kam die von Abdelhamid Jelassi für viele überraschend. Monja Brahim kann über die wahren Gründe nur spekulieren. Die Idee einer gemeinsamen politischen Initiative der Opposition sei eine gute gewesen, betont sie. Aber Abdelhamid war daran nicht beteiligt. Er wurde verhaftet, weil er in den Medien sehr präsent war. Er hat alles sehr logisch analysiert und die Leute haben ihm zugehört. Das hat ihnen Angst gemacht. Wäre die Initiative erfolgreich gewesen und sie hätten Abdelhamid ins Boot geholt, dann hätte er da beispielsweise aus 100 Teilnehmenden ein paar Tausend machen können. Als ihr Mann festgenommen wird, ist Monja Brahim zunächst völlig paralysiert. Alles, was sie glaubte, hinter sich gelassen zu haben, kommt wieder hoch. Ich konnte das nicht akzeptieren. Ich war aus einem Strudel aufgetaucht und nicht bereit, wieder darin gefangen zu sein. Ich wusste nicht, wie ich damit umgehen sollte. Diese Vorstellung, zum Gefängnis zu fahren, mich in die Schlange zu stellen, die Papiere vorzuzeigen, zum Schalter zu gehen, um den Essenskorb abzugeben. Ich konnte das nicht. Ich hatte es nicht unter Kontrolle. Ich bin zum Psychiater gegangen, um das zu überwinden. Seit fast 3 Jahren bestimmen die Gefängnisbesuche nun wieder ihr Leben. Samstags einkaufen, sonntags vorkochen, montags Besuch. 15 Minuten Besuchszeit sind es inzwischen, nicht mehr 5 wie früher unter Ben Ali. Die Masse, das Material der Vorratsdosen, die Mengen, alles ist streng reglementiert. Selbst Bücher gibt es nicht unbegrenzt und nur nach strikter Kontrolle. Eine zusätzliche Strafe für ihren Mann, für den Lektüre ein essentieller Bestandteil des Lebens ist. Von ihren 35 Ehejahren hat das Paar nunmehr als die Hälfte ganze 19 Jahre getrennt verbracht, weil er im Gefängnis sitzt. Doch heute habe sie mit fast 60 Jahren nicht mehr die Kraft wie früher, sagt Monja Brahim. Ich besuche ihn jede Woche. Aber ich kann die Situation nicht akzeptieren. Ich fühle mich dort wie ein Fremdkörper. Ich rede mit niemandem, starre im Wartesaal ins Leere. Wenn sie mich aufrufen, muss ich mich zwingen, die Mundwinkel hochzuziehen, um ihm mit einem Lächeln gegenüberzutreten. Und den Rest der Woche verbringe ich dann auf Demonstrationen, Sit-ins und Treffen mit den Familien der anderen Gefangenen. Die 10 Jahre nach der Revolution, on a perdu beaucoup de temps dans des discussions inutiles. In den 10 Jahren nach der Revolution haben wir viel Zeit mit unnötigen Diskussionen verloren. Jede Gruppe hat die anderen so verteufelt, dass man nicht mehr miteinander reden konnte. Die Linken haben die muslimisch-konservativen verteufelt und umgekehrt. Die jeweils anderen wurden als Inkarnation des Bösen dargestellt. Es hat diesen Tsunami gebraucht, damit die Demarkationslinie zwischen Demokraten und Antidemokraten verläuft, nicht mehr zwischen Ideologien und politischen Überzeugungen. La ligne démarcation n'est plus l'appartenance idéologique, ni les convictions politiques. Wir sind wie eine Familie. Wir sprechen uns jeden Tag. Wir haben sehr starke Verbindungen aufgebaut, unabhängig davon, dass einer links ist und der andere nicht. Wir haben ein gemeinsames, gerechtes Anliegen, das alle verbindet. Und das sorgt dafür, dass die ideologischen Orientierungen in den Hintergrund treten. Und alles, was danach kommt, das soll Gott regeln. So sehr sich die Angehörigen der Inhaftierten angenähert haben, fühlen sie sich doch von ihrem Land entfremdet. Enttäuscht, dass es immer wieder die gleichen sind, die teils seit Jahrzehnten auf die Straße gehen. Ganz ehrlich? Früher habe ich Tunesien vermisst, wenn ich mal 3 Tage auf Reisen war. Jetzt fühle ich mich unwohl. Ich habe das Gefühl, ich kenne die Leute nicht mehr. Wie können sie so einen Zustand akzeptieren? Warum gehe ich für so jemanden auf die Straße, um Demokratie und Freiheit zu fordern? Sie verdienen es ja nicht, wenn sie sich nicht engagieren. Und dann tun sie mir wieder leid. Vielleicht wissen sie es ja nicht besser. Mein Sohn führt fort, was ich angefangen habe. Nein, er macht mehr. Als er klein war, da hat er sich geweigert, durch die Gitterstäbe mit mir zu sprechen. Und ich, mit meinen 80 Jahren, ich akzeptiere das heute. Er analysiert besser als ich. Er kann seine Ideen besser verteidigen. Und er weiß sehr genau, dass er dafür einen Preis zahlen wird. Ein Land zu haben, ein echtes Land, das hat seinen Preis. Jawar Ben Barek ist offenbar fest davon überzeugt, ihn zu zahlen. 33 Tage lang hatte er im November 2025 einen Hungerstreik durchgeführt. Tagelang offenbar nicht einmal Wasser getrunken. Mehrfach wurde er ins Krankenhaus eingeliefert. Seine Forderung: ein faires Verfahren. Ende November 2025, nach den Interviews mit Dalila Msadek, Ezdin Hazgi und Monya Brahim, wurden die Angeklagten in der sogenannten Staatsstreichaffäre im Berufungsverfahren zu bis zu 45 Jahren Haft verurteilt. Jawar Ben Barek, mit 56 Jahren der jüngste unter den Inhaftierten, erhielt 20 Jahre, Abdelhamid Jelassi 10, drei weniger als in erster Instanz. Es ist Black Friday. Er hat einen Nachlass von 3 Jahren bekommen, kommentiert seine Tochter Mariam auf Facebook ironisch. Mit Abschluss des Berufungsverfahrens wird für Dalila Msadek wahr, was sie die letzten 3 Jahre befürchtete. Dass sie ihren Bruder als Angehörige nur noch einmal die Woche und ihre Klienten als Anwältin nur noch auf Antrag besuchen kann. Ich verbringe gerne Zeit mit ihnen, denn wir können offen reden. Sie haben genug Abstand, um die Dinge zu analysieren. Sie reden offen, sie haben keine Angst mehr. Das erlaubt mir, ebenfalls Abstand zu gewinnen. Im Gefängnis lasse ich die Waffen fallen. Wenn ich rausgehe, habe ich wieder das Gefühl zu ersticken, als würde mir die Kehle zugeschnürt. Ich ziehe wieder die Rüstung an. Es erfasst mich wieder die Angst. Wir sind nicht frei. Auf der Straße nicht, im öffentlichen Raum nicht. Es ist, als wären sie frei und wir noch im Gefängnis. Dans la rue, on n'est pas libre. Dans les espaces publics, on n'est pas libre. On dirait que c'est eux qui sont libres et nous, nous sommes en prison. Politisch gesehen ist die Situation in Tunesien also ziemlich verfahren. Und doch hat sich einiges getan in den letzten 15 Jahren, das nicht so einfach zurückzudrehen sein wird. In manchen Bereichen bleiben Freiräume bestehen, teils größere als noch vor 2011. In diesem Kapitel schauen wir darauf, wo Tunesien heute steht. In Zivilgesellschaft, Kultur und in der Wirtschaft. Bismillahirrahmanirrahim, Al-Sayyid Rais Al-Majlis. Wie immer lautstark debattiert das tunesische Parlament Ende 2025 den Haushalt fürs kommende Jahr. Welche Erleichterungen soll es für junge Paare geben? Wo können Importzölle gesenkt werden? Welche Steuern sollen angepasst werden? Welches Budget für welches Ministerium? Und vor allem, wie wird das Ganze finanziert? Seit Tunesien große Kredite internationaler Finanzinstitutionen abgelehnt hat, zum Beispiel vom Internationalen Währungsfonds IWF, wird die Finanzierungsfrage immer drängender. Im letzten Jahr hat der Staat sich Geld geborgt bei der eigenen Zentralbank. Kurzfristig hat das der Regierung geholfen, die geplanten Maßnahmen umzusetzen und die Beamtengehälter pünktlich zu zahlen. Doch Experten warnen, dass es langfristig die Wirtschaft destabilisieren könne, weil die Banken weniger Kredite an Unternehmen vergeben und somit die lokale Wirtschaft keine Chance habe, sich positiv zu entwickeln. Der emeritierte Wirtschaftsprofessor Rida Shkondali kann dem neuen Haushaltsentwurf wenig abgewinnen. Es gibt keine Vision, sie wurde nicht diskutiert. Das Finanzgesetz für 2026 und der Haushalt, das sind Buchhaltungsdokumente, in denen es vor allem darum geht, Steuern einzunehmen, aber ohne wirtschaftliche Vision. Dabei hatte Kais Saied viel versprochen seit seiner Machtübernahme 2021. Die wirtschaftlichen Probleme, so seine Erklärung, seien vor allem darauf zurückzuführen, dass sich alte Machtnetzwerke bereichern würden, auf Kosten der Bevölkerung. Die sei Opfer von Spekulanten, die künstlich Produkte zurückhalten würden. Sie seien verantwortlich dafür, dass Grundnahrungsmittel wie Mehl, Reis, Kartoffeln, aber auch Zucker, Kaffee oder Benzin immer wieder knapp würden. 2022 veröffentlichte er ein Dekret gegen Spekulation. Ganz ähnlich wie ein Gesetz, das beim großen Nachbarn Algerien ein Jahr vorher verabschiedet wurde. Dutzende Geschäftsleute wurden festgenommen, tonnenweise Ware konfisziert. Doch die Verfahren gegen fast alle mutmaßlichen Spekulanten wurden eingestellt. Die Versorgungslage hat sich nur teilweise verbessert. Die Gründe dafür, dass die tunesische Wirtschaft nicht in Gang kommt, sind komplex. Gestiegene Weltmarktpreise für Getreide infolge des Kriegs gegen die Ukraine spielen ebenso eine Rolle wie Rechtsunsicherheit und bürokratische Hürden für Investoren im eigenen Land. Und eben eine mangelnde wirtschaftliche Vision. Und das schon seit 15 Jahren. Shkondali erklärt, die Zahlen der Statistikbehörde für die ersten 9 Monate zeigen ein sehr hohes Handelsdefizit. Die Exporte stagnieren und die Arbeitslosenrate steigt. Vor allem bei jungen Frauen sind es fast 5% mehr. Die Wirtschaft wächst zu langsam. Das heißt, es wird im Privatsektor zu wenig investiert. Und auch die Sparrate ist zu niedrig. Sie liegt bei 4,5%. Vor der Revolution waren es 21%. Und trotzdem finden wir im neuen Finanzgesetz weder Maßnahmen, um das Wachstum anzukurbeln, noch um den Export zu stärken oder die Inflation ein bisschen in den Griff zu kriegen, die vor allem für Güter des täglichen Bedarfs sehr hoch bleibt. Ganz im Sinne seiner Bottom-up-Philosophie hatte Kais Saied die Idee der sogenannten Gemeinschaftsfirmen als neue treibende Kraft lanciert. Lokale Unternehmen, von denen die Anwohner des Ortes einen Anteil kaufen können und die gemeinsam produzieren. Sie sollten die Wirtschaft ankurbeln und das Volk sein Schicksal wieder selbst in die Hand nehmen lassen. Doch der Erfolg ist überschaubar. Bis November 2025 wurden gerade einmal 230 Firmen landesweit gegründet. Nur 60 davon sind aktiv, so offizielle Zahlen. Sie haben 380 Arbeitsplätze geschaffen. Die Dividenden nicht der Rede wert. Doch es gibt auch Branchen, in denen es gut läuft. Der Tourismus zum Beispiel. Mehr als 10 Millionen Touristen haben Tunesien 2025 besucht. Ein Besucherrekord für die Branche, die immerhin für mehr als 5% des Bruttoinlandsproduktes verantwortlich ist. Auch die Überweisungen von Auslandstunesiern nehmen stetig zu. Und für ausländische Investoren bleibt Tunesien ein interessanter Standort. Vergleichsweise niedrige Löhne, oft gut ausgebildete Fachkräfte, nah an Europa. Allein deutsche Firmen beschäftigen hier mehr als 90.000 Menschen. Auch die Start-up-Szene boomt. Der Staat unterstützt junge Unternehmerinnen und Unternehmer mit einem eigenen Gesetz und Steuervorteilen. Doch all das reicht bis jetzt nicht, um die Situation langfristig zu verbessern. Nachdem der mächtige tunesische Gewerkschaftsverband UGTT sich seit dem 25. Juli lange zurückgehalten hatte, ist er in den letzten Wochen und Monaten wieder lauter geworden und hat für Ende Januar 2026 einen landesweiten Generalstreik angekündigt. Weil er aus den Haushaltsdebatten völlig ausgeschlossen worden war. Aber auch, weil sich die Situation für viele Menschen in Tunesien kaum verbessert hat. Das Problem ist, dass seit 2011 immer noch viel mehr Wert auf die politische als auf die wirtschaftliche Komponente gelegt wird. Diese Kluft zwischen dem politischen und dem wirtschaftlichen Wandel war einer der Faktoren, wenn nicht der wichtigste, für das Scheitern des demokratischen Wandels. Und diese Kluft vergrößert sich derzeit weiter. Es gibt keine Fortschritte beim politischen Wandel. Stattdessen sogar Rückschritte bei der Umsetzung der Wirtschaftsreform. In Sidi Bouzid, wo die Revolte vor 15 Jahren ihren Ursprung genommen hat, ist die Stimmung gedrückt. Wen man auch fragt, die wirtschaftliche Situation sei kaum noch zu ertragen. Die Taschen leer. Dass es den Leuten nicht gut geht, spürt auch Ali Bouazizi, der Cousin von Mohamed Bouazizi, jeden Tag in seinem Lebensmittelladen. Der Umsatz sei zurückgegangen, vor allem im letzten Jahr. Die Leute hätten einfach kein Geld mehr, würden nur noch das Allernötigste kaufen. Dabei hat sich auf den ersten Blick in Sidi Bouzid viel getan in den letzten 15 Jahren. An der Hauptstraße steht ein neues Gebäude neben dem anderen. Schicke neue Cafés haben aufgemacht, mit moderner Ausstattung, gepolsterten Sitzecken, bunten Leuchtreklamen. Doch ein Indiz für eine positive Entwicklung sei das nicht, meint Ali Bouazizi. Denn in den Cafés sitze kaum jemand und viele Immobilien stünden leer. Beton lohne sich in Sidi Bouzid nicht. Auf dem Platz, wo sich Mohamed Bouazizi vor 15 Jahren angezündet hatte, erinnert ein übergroßer Schubkarren an die Ursprünge der Revolution. Am Gebäude der Post, an der Nordseite des leeren Platzes im Stadtzentrum, hängt ein übergroßes Metallwandbild des jungen Gemüsehändlers. Daneben ein verschlossenes, leicht angerostetes Tor, das so aussieht, als hätte es schon seit Jahren niemand mehr geöffnet. Museum der Revolution steht handgeschrieben darauf. Die Betonfläche ist wie leer gefegt, als wolle hier niemand verweilen. Über Bouazizi lieber nicht reden. Die Zeiten, als jeden Dezember in Sidi Bouzid groß der Jahrestag der Revolution gefeiert wurde, sind vorbei. Ein paar Schritte entfernt sitzen Grüppchen von 3-4 Männern am Rand einer Grünfläche. Ein Mann verkauft aus einer kleinen Tasche heraus Altkleider. Umgerechnet 30 bis 60 Cent nimmt er für ein T-Shirt, das mal irgendwo in Europa in einen Kleidercontainer geworfen wurde. Ins Café gehen, das sei nicht drin, rechnet ein paar Meter weiter Esdin Nazer Mili vor. Ich habe nur 2 Tage in der Woche Arbeit. Und sonst? Wenn ich aus dem Haus gehe, dann weiß ich gar nicht, wo ich hingehen soll. Im Café muss ich einen Kaffee oder Tee trinken. Kaffee kostet 2 Dinar. Davon kann ich 6 Eier kaufen. Die reichen für 2 Tage für die Kinder. Die Umstände sind wirklich sehr, sehr hart. Nach der Revolution sei er extra aus einem Nachbarort nach Sidi Bouzid gezogen. In der Hoffnung, in der Provinzhauptstadt etwas bessere Berufsaussichten zu haben. Wenn er Glück hat, so wie heute, arbeitet der 57-jährige gelernte Industriemechaniker 2 Tage die Woche auf dem Markt am Fischstand. Verlädt, putzt und nimmt die Fische aus. Er deutet auf seinen abgewetzten dunkelblauen Wollpulli, auf dem noch einzelne Fischschuppen glitzern. Mit diesem Job verdient er umgerechnet knapp 120 Euro im Monat. Die Hälfte davon geht für die Miete drauf. Wenn das Wetter schlecht ist und die Fischerboote nicht auslaufen können, hat er ein Problem, muss auf Pump einkaufen. Fürs Pausenbrot für die 2 Grundschulkinder und die Schulsachen. Mit dem Lohn von heute habe er erstmal seine Schulden abbezahlt, erzählt er. Wenn wir Fleisch essen, dann Hühnerhälse. Das geben sie normalerweise den Hunden. Wir leben hier wie die Hunde. Was soll ich denn machen? Mich umbringen und meine Kinder und meine Frau alleine lassen? Manchmal bin ich kurz davor, ihnen ein Schild um den Hals zu hängen und sie am Straßenrand zum Verkauf anzubieten. Er wolle nur, dass sie es eines Tages besser hätten. Mili wischt sich die Tränen aus dem Gesicht und wendet sich ab. Ein Mann, der bis jetzt ruhig zugehört hatte, mischt sich ein, versichert, dass es vielen hier in Sidi Bouzid so gehe. Seit der Revolution habe sich nichts zum Besseren verändert. Die Gesundheitsversorgung sei immer noch schlecht. Das Krankenhaus sehe genauso aus wie früher. Mehr Cafés gäbe es, aber kaum Arbeit, keine Perspektive. Er zeigt auf seine rissigen Hände. Auf dem Bau arbeite er, wenn es denn gerade etwas zu tun gäbe. Die meisten Bewohner würden die Revolution bereuen. Esdin Mili dreht sich wieder um. Er wolle jetzt doch noch etwas sagen. Nichts gegen den Präsidenten, den habe er sogar gewählt. Er sei sauber und der bemühe sich, die Situation zu verbessern. Aber das Leben unter Ben Ali sei trotz allem einfacher gewesen. Tunesien sei kein Land, in dem man leben könne. Wenn er das Geld hätte, würde er sofort seine Frau und Kinder holen und ein Boot nach Italien nehmen. Doch er hat nur noch 30 Cent in der Tasche. Der Traum vom Ausland ist etwas, das die Tunesier und Tunesierinnen verbindet. Über Regionen, soziale Schichten und Altersklassen hinweg. Fast die Hälfte der Menschen denkt darüber nach, das Land zu verlassen. So eine Umfrage von 2024. Unter den 18- bis 29-Jährigen sind es sogar mehr als 70%. Und es sind längst nicht mehr nur diejenigen aus einfachen Verhältnissen, sondern gut ausgebildete Fachkräfte, MedizinerInnen, InformatikerInnen, IngenieurInnen, Fachkräfte, die dem Land bald fehlen könnten. Eine der großen Errungenschaften der Zeit nach 2011, eine starke Zivilgesellschaft. Rund 25.000 Vereine existierten zu Hochzeiten. War es vor der Revolution geradezu ein Ding der Unmöglichkeit, einen Verein zu gründen, boomt die Vereinslandschaft seit dem Umbruch. Vom lokalen Sport- oder Kulturverein bis zu großen Strukturen internationaler NGOs mit unzähligen Angestellten, die sich mit politischen Fragen beschäftigen, ist alles vertreten. Doch nicht nur die ganz großen, auch kleine tunesische Organisationen mit begrenztem Budget und wenigen Freiwilligen haben in den letzten Jahren ihre Spuren in der tunesischen Gesellschaft hinterlassen. So wie die von Saadia Mosbe, die hier gerade die tunesische Nationalhymne singt. »2011 tat sie das zum ersten Mal aus voller Überzeugung heraus. Ich glaube, das war der erste und einzige Moment, an dem ich mich wirklich als Tunesierin gefühlt habe. Das erste Mal, dass die Nationalhymne eine wirkliche Bedeutung für mich hatte. Da ist mir bewusst geworden, wenn alles erneuert werden soll, dann lasst uns das zusammen machen. Es gab damals einen Vereinsboom in Tunesien. Jeder hat sich um ein Thema gekümmert, das ihm besonders am Herzen lag. Wir sprechen ja bei uns nicht über Diskriminierung. Man spricht nicht über Rassismus. Das gibt es hier nicht, Schwarze. Ja, aber das sind doch nur Nachfahren von Sklaven. Da ist es nicht so schlimm, dass sie Bürger zweiter Klasse sind. Weil sonst niemand darüber sprechen wollte, hat Saadia Mosbe das Thema selbst in die Hand genommen. Die Aktivistin ist eigentlich Flugbegleiterin, inzwischen im Ruhestand. Fast die gesamte Berufslaufbahn war sie die einzige Schwarze an Bord der Flugzeuge von Tunis Air. Hier in einem Interview von 2015. Damals hatte sie gerade den Verein Mnimti, mein Traum, gegründet. Er setzt sich gegen Rassismus und Diskriminierung ein und für die Rechte von schwarzen Personen. Mnemti, das ist ein Traum. Ein Traum von Gleichheit und Chancengleichheit. Mnema auf Tunesisch heißt Traum. Aber das ist nicht der Traum, den man träumt, wenn man schläft, sondern ein ganz bewusster Traum mit offenen Augen. Ein Wachtraum. Ein Traum, für den sich Mnemti mehr als 10 Jahre lang eingesetzt hat. bis er zusammengebrochen ist. Deshalb will Ziyad auch seinen Nachnamen nicht nennen, sich nicht an einem öffentlichen Ort treffen. Stattdessen sitzt er hinter seiner Wohnung im Garten, raucht nervös eine Zigarette nach der anderen, während er erzählt, wie alles angefangen hat. 2011 stellte sich die Frage, welches Tunesien wir uns vorstellen und gemeinsam aufbauen wollen. Ziyad, damals Anfang 20, lernte Sadie Mosbeh 2012 beim Weltsozialforum kennen, das damals in Tunesien stattfand. Bei einer Diskussionsveranstaltung zu Rassismus fand er zum ersten Mal Menschen, die sich ähnliche Fragen stellten wie er, ähnliche Erfahrungen gemacht hatten. Der Verein war damals gerade in Gründung. Da waren Leute aus den unterschiedlichsten Regionen, aber ich habe das gleiche Leid, die gleiche Angst, die gleiche Verleugnung gespürt. Viele wollten sich diese Erfahrungen gar nicht eingestehen. Schwarze Menschen sind in Tunesien eine Minderheit. Genaue Zahlen gibt es nicht, aber Schätzungen gehen davon aus, dass je nach Region bis zu einem Viertel der Bevölkerung schwarz ist. Die meisten sind Nachkommen von Sklaven aus dem Afrika südlich der Sahara. Obwohl Tunesien 1846 als erstes Land in Nordafrika die Sklaverei offiziell abgeschafft hat, leiden bis heute viele schwarze Tunesierinnen und Tunesier unter Rassismus. Diskriminierung am Arbeitsplatz, verletzende Kommentare auf der Straße, beim Sport oder in der Schule. Obwohl Sadia und Ziyad rund 30 Jahre trennen, sind die Erfahrungen ähnlich. À la première rentrée scolaire, il y a ce rituel de l'appel et à chaque fois que le maître ou le directeur appelait un élève, am ersten Schultag wurden immer alle Schüler einzeln aufgerufen. Jedes Mal, wenn der Lehrer einen Namen nannte, musste derjenige sich aufstellen. Dann gingen wir in Zweierreihen in die Klasse. Das erste Mal, als mein Name aufgerufen wurde, stand ich neben einem anderen Mädchen. Sie hat sich geweigert, meine Hand zu nehmen. Ich fand mich seitdem oft alleine am Ende der Schlange wieder, sogar wenn die vor mir auch alleine laufen musste. Das erste Mal, dass man merkt, dass man anders ist, ist in der Schule. Wenn man auf einmal beschimpft wird. Und dann fragt man sich schon, woher haben Sechsjährige so einen vulgären Wortschatz? Und warum habe ich nicht die Mittel, um mich zu verteidigen? Doch die Erfahrungen hören nicht mit der Schule auf. Es fehlen nicht nur die Vorbilder, Geschäftsleute oder TV-Moderatorinnen, Sportler oder Politikerinnen, auch bei der Arbeit ist Diskriminierung für viele Schwarze Alltag. Viele kommen außerdem aus einfachen Verhältnissen. Ihnen bleibt der gesellschaftliche Aufstieg über Generationen verwehrt. Auch für Sadia Mosbeh häuften sich die rassistischen Vorfälle bei ihrem Arbeitgeber, eigentlich als nationale Fluglinie Aushängeschild des Landes. Ich wurde zweimal aufgrund meiner Hautfarbe von Bord geholt. Einmal, als der damalige Premierminister reiste in den 1980ern. Ich war schon im Flugzeug und habe den Flug vorbereitet. Da erhalte ich ein offizielles Schreiben vom Flughafendirektor, dass ich eine andere Strecke fliegen würde. Das zweite Mal passierte es bei einem Flug nach Algerien. Da sollte der tunesische Generalstab fliegen. Der Kapitän kam und fragte, wer für die erste Klasse zuständig sei. Der Kabinenchef sagte, das macht Sadia. Wie? Sadia kümmert sich um die erste Klasse? Dir ist schon klar, dass wir einen besonderen Flug haben mit dem Generalstab an Bord? Diese Schwarze soll den Generalstab empfangen? 2011 habe ihm den Blick geöffnet, sagt Ziyad. Er habe angefangen, sein Leben und sein Umfeld in Frage zu stellen. Ob es wirklich keine Probleme zwischen den Familien seines schwarzen Vaters und seiner weißen Mutter gegeben hatte? Doch, habe es, musste er sich eingestehen. Warum Freunde von mir, wenn eine Schwarze vorbeiging, gesagt haben, guck mal, da ist deine Cousine. Warum sie nur mich gefragt haben, ob ich irgendwann eine schwarze oder weiße Frau heiraten will. Da gab es einen latenten Rassismus. So richtig bewusst wurde er sich dessen erst beim Nimti. Denn solche Diskussionen wurden vor 2011 nicht geführt und schon gar nicht öffentlich. Ich habe das erste Jahr im Verein kein Wort gesagt. Aber das war wie eine Therapie. Da waren mehr als 40 Leute, nicht nur Schwarze. Es war immer ein offener Raum. Schwarze und Weiße, Männer und Frauen, Menschen aus der LGBTQ-Plus-Gemeinschaft. Und wir haben uns getroffen, um uns zuzuhören. Nach einem Jahr Zurückhaltung engagiert sich Ziyad im Verein, wird bald in den Vorstand gewählt. Am Anfang versucht der Verein vor allem, für das Thema Rassismus zu sensibilisieren. Geht in Schulen und Jugendhäuser. Im Frühjahr 2015 fahren die Mitglieder auf die Insel Djerba, beliebter Urlaubsort vieler Europäer im Süden des Landes. Rassistische Praktiken halten sich in der Region noch besonders hartnäckig, beklagt Nemti. Es gibt getrennte Friedhöfe für Schwarze und Weiße, getrennte Schulbusse für Schwarze und Weiße Viertel und einige Bürger haben noch Referenzen an die ehemaligen Sklavenhalter ihrer Vorfahren im Nachnamen. Wir sind keine Sklaven, sondern Menschen. Und Freiheit, Würde, Nein zum Rassismus, ruft die kleine Gruppe Demonstrierender lautstark vor dem Verwaltungssitz der Region. Sadia Mosbe, die schwarzen Zöpfe mit einem strahlend gelben Tuch aus dem Gesicht gebunden, hält ein Plakat in die Höhe. Ich bin keine Sklavin, sondern eine freie Tunesierin. Die Tunesier haben ein Problem mit ihrer afrikanischen Seite. Sie fühlen sich dem Mittelmeerraum zugehörig, dem Maghreb. Eine halbe Stunde von Europa entfernt, man kann quasi nach Lampedusa rüberschwimmen. Afrikanisch sein, das ist eine Schande. Das sind für sie stinkende, nicht besonders hübsche Leute mit krausen Haaren. Dazu gehören sie nicht. Dabei sind sie Afrikaner, selbst wenn sie es nicht sein wollen. Die Erde ist meine, der Boden der meiner Vorfahren, die Güter meine Güter und einen Reiseproviant brauche ich nicht. Ein Lied des Musikers Sabri Mosbe, Sadias Neffe. Es ist die inoffizielle Hymne des Vereins und der tunesischen Antirassismusbewegung. In den Folgejahren wird die Arbeit des Vereins dezidiert politisch und trägt zunächst Früchte. 2018 verabschiedet das tunesische Parlament als erstes in der arabischen Welt ein Gesetz gegen rassistische Diskriminierung. Entstanden mit der Unterstützung der damaligen einzigen schwarzen Abgeordneten und nach langer Lobbyarbeit von Mnimti. 2022 schafft ein Gericht auf Basis dieses Gesetzes einen Präzedenzfall. Der über 80-jährige, inzwischen verstorbene Hamdan Atik Deli aus Djerba konnte das Wort Atik, freigelassen, aus seinem Nachnamen streichen lassen, berichtet Ziyad. Hamdan Deli hatte Klage eingereicht, weil er nicht wollte, dass Generationen später immer noch der Name der Besitzer seiner Vorfahren als solcher im Ausweis steht. Das Gericht erkannte an, dass dies die Menschenwürde verletze. Seitdem konnten mindestens 4 weitere Familien den Namenszusatz streichen lassen. Für den Greisen Hamdan Deli und seine Kinder eine Erleichterung und Anerkennung gleichermaßen. Für Mnimti ein wichtiger, symbolträchtiger Etappensieg. Die Änderung der Nachnamen bleibt bis jetzt eine der wenigen konkreten und erfolgreichen Anwendungen des Antidiskriminierungsgesetzes. Sonst scheitere es oft an der Umsetzung. Gekippt ist die Situation im Februar 2023. Tunesien werde von Migranten aus dem Afrika südlich der Sahara überrannt, so der Präsident nach einer Sitzung des Nationalen Sicherheitsrates. Sie wollen die demografische Zusammensetzung Tunesiens verändern. Und sie bekommen Geld dafür, um dem tunesischen Staat und seinem Volk zu schaden. Eine Verschwörungserzählung, die an die Theorie des sogenannten großen Austauschs der neuen Rechten in Europa erinnert. Dabei lebten in Tunesien mit seinen rund 12 Millionen Einwohnern damals, so offizielle Zahlen, überhaupt nur rund 20.000 Menschen aus Subsahara-Afrika. Die Folgen für sie waren verheerend. Sie wurden über Nacht aus ihren Wohnungen geworfen, bei der Arbeit entlassen, auf der Straße angegriffen. Afrikanische Botschaften organisierten eilig Rückkehrflüge für diejenigen, die das Land verlassen wollten. Viele machten sich aber auch schnellstmöglich auf nach Europa, übers Mittelmeer. In Italien gingen die Zahlen der Ankünfte 2023 in die Höhe. Ebenso die der verhinderten Überfahrten auf tunesischer Seite, wie auch die Zahl der Toten und Vermissten. Die Äußerungen des Präsidenten habe der Bevölkerung grünes Licht gegeben, ihren mehr oder weniger versteckten Rassismus offen auszuleben. So Sadia Mosbe damals. Neben den Anfeindungen gegen Migranten nahmen auch die gegen schwarze Tunesierinnen und Tunesier zu. Sadia Mosbe selbst wurde Opfer einer Hetzkampagne im Internet, fühlte sich außerhalb ihres Viertels, wo alle sie kennen, nicht mehr in Sicherheit. Im Alltag bin ich ein bisschen auf der Hut. Der Druck aus den sozialen Netzwerken ist enorm. Überall kursiert mein Foto. Ich hätte das alles inszeniert, würde die Migranten nach Tunesien bringen. Dafür bekäme ich von der deutschen Botschaft 100.000 Dinar in der Woche. Ich habe schon ein bisschen Angst vor den Leuten. Im Sommer 2023 vereinbarte die EU unter Führung von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und mit tatkräftiger Unterstützung von Italiens rechter Regierungschefin Giorgia Meloni einen Migrationsdeal mit Tunesien. Zunächst rund 100 Millionen Euro, sagte Europa Tunesien zu, wenn Tunesien die Menschen in Schach halte und in ihre Heimatländer zurückführe. Zusätzlich stellte sie weitere wirtschaftliche Unterstützung in Aussicht. Das Abkommen hat Folgen. In Italien gehen die Ankünfte aus Tunesien merklich zurück. Doch die Migranten, für die Tunesien damals der wichtigste Abfahrtsort übers zentrale Mittelmeer war, sitzen teils bis heute in den Olivenhainen an der tunesischen Küste fest. Immer wieder lösten Sicherheitskräfte einzelne Lager auf, setzten die Bewohner und Menschen, die sie auf dem Meer aufgriffen, in den Grenzgebieten zu Algerien und Libyen in der Wüste aus, wo diese in sengender Hitze teils verdursteten. Die Kritik tunesischer und europäischer Menschenrechtsorganisationen am Abkommen mit der EU ist scharf. Das politische Verhältnis zu dem zunehmend autoritären Tunesien sei für Europa schwer zu navigieren, sagt Isabel Wehrenfels von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Und das Migrationsabkommen habe das Verhältnis noch komplexer gemacht. Also ich glaube, es gibt eine enorme Desillusionierung in Europa. Es gibt eine große Enttäuschung und gleichzeitig stelle ich fest, dass es natürlich ganz schwierig ist für Staaten, auch wie Deutschland, die so viel in Tunesien investiert haben, zu sagen, das war alles für nichts. Also was sehr deutlich zu beobachten war, ist, dass der Präsident nach dem Referendum für die neue Verfassung, da stand er dann ziemlich isoliert da und das hat sich geändert mit dem Team Europe-Besuch, der dann dem Präsidenten aufgewertet hat. Und natürlich ist es auch so, dass Tunesiens Stabilität relativ wichtig ist für Europa. Es war nicht ein so großes Land, aber natürlich mit potenziell enorm vielen Flüchtlingen. Also von daher ist Tunesien in keiner schlechten Verhandlungsposition gegenüber Europa und nutzt das auch. Und die Europäer halten sich doch mit Kritik recht zurück. Von der europäischen Unterstützung profitieren nicht zuletzt die Küstenwache und die anderen Sicherheitskräfte, die für den Schutz der Landesgrenzen zuständig sind. Das ist eine wahnsinnig schwierige Balance, glaube ich, auch für externe Akteure. Wie stärkt man Sicherheitsapparate, ohne repressive Kapazitäten zu stärken? Und eigentlich ist es fast nicht machbar in autoritären Staaten. Nachdem die Repressionen zunächst die Migranten und die Geflüchteten trafen, wurden 2024 die Vereine ins Visier genommen, die sich um genau diese Menschen kümmerten, ihre Führungsebene festgenommen, die Arbeit untersagt. Anfang Mai 2024 wurden auch Sadia Mosbeh und Ziad festgenommen. Ich habe einen Anruf von Saadia bekommen, dass ihr Haus durchsucht wird, und bin gleich hingefahren. Danach sind sie mit uns zum Büro von Menemti, haben den Computer und Unterlagen beschlagnahmt und sind mit uns zur Ermittlungseinheit für Finanzverbrechen. Wir wurden nach den Aktivitäten und der Finanzierung befragt. Danach wurde ich wieder freigelassen. Anderen Vereinen erging es ähnlich. Und dann gab es eine Rede des Präsidenten nach einer Sitzung des Sicherheitsrats, wo er von ausländischer Einflussnahme auf interne Angelegenheiten sprach, durch ausländische Finanzierung von Vereinen. Ich sehe das als eine indirekte Ansage an die Justiz, wie mit unseren Fällen umzugehen sei. Saadia Mosbeh sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Ziad wurde nach dem Gewahrsam wieder freigelassen. Aber gegen ihn und weitere Vorstandsmitglieder des Vereins läuft seit Dezember 2025 ein Gerichtsverfahren. Ähnlich wie gegen Vertreter fast aller anderen Vereine, die sich mit Migration und Flucht beschäftigen und Migranten unterstützt haben. Die Vorwürfe: Bildung einer kriminellen Vereinigung, Geldwäsche, persönliche Bereicherung und fehlende Buchhaltung. Absolut haltlos, sagt Ziad. Das Schmerzhafteste ist, wenn dein eigenes Land dir solche Vorwürfe macht. Aber ich bereue gar nichts. Wir haben gute Arbeit geleistet. Wir haben eine neue Generation geschaffen, die nicht mehr schweigt. Mnimti ist kein Einzelfall. Der Druck auf die Zivilgesellschaft wächst. Die Räume für die Vereine werden enger. Viele existierten nur noch auf dem Papier oder würden sich nicht an geltendes Recht halten, so der Vorwurf. Sie würden ausländische Gelder einsetzen, um die Agenda Dritter umzusetzen und dem Land zu schaden. Die Folge? Kontrollen durch die Finanzbrigade, Suspendierung der Aktivitäten. Dabei trifft es politisch engagierte, landesweit tätige NGOs ebenso wie kleine Vereine für den Artenschutz. Was bleibt? Kunst und Kultur, Literaturcafés, Filmproduktionsfirmen, kleine Independent-Festivals, die nach 2011 gegründet wurden, sind Orte der Freiheit. Bis heute. Wo im Moment sicherlich noch ein bisschen Freiraum ist, ist in der bildenden Kunst zum Beispiel. Also es gibt Ausstellungen, da gibt es teilweise auch ganz avantgardistische Sachen. Aber ich führe das so ein bisschen darauf zurück, dass es nichts ist, wofür die Zensoren ein Verständnis haben. Sprich, da schlüpft ganz vieles durch. Und es ist ja auch so, dass die volle repressive Kapazität noch nicht wieder aufgebaut ist. Es gibt noch nicht eine Durchdringung aller Räume. Schüler Schülerinnen und Schüler aus einem nahegelegenen Gymnasium, Beamte und Touristen, drängen sich durch die engen Gassen der Altstadt von Tunis. Gesäumt von Souvenirläden, Werkstätten und kleinen Fastfood-Restaurants. An diesen Tagen im Oktober 2025 ist es hier noch voller als sonst um die Mittagszeit. Menschen beugen sich über aufgefaltete Karten. Orangefarbene Pfeile an den Wänden weisen den Weg zu abgelegenen, eigentlich verschlossenen Gebäuden. Die transdisziplinäre internationale Kunstbiennale Dream City bespielt zwei Wochen lang die Altstadt und ihre Ausläufer um die ehemalige Stadtmauer herum. Werke tunesischer Künstlerinnen und Künstler stehen neben denen von Kunstschaffenden aus anderen arabischen und afrikanischen Ländern. Nicht in Galerien und Museen, sondern an Orten, die sonst geschlossen, baufällig, unzugänglich sind. Kasernen aus dem 19. Jahrhundert, Grabstätten lokaler Schutzheiliger, einer leerstehenden Kirche, die zuletzt als Polizeiwache genutzt wurde. Hinter unscheinbaren Türen oder in sonst eher dreckigen Sackgassen entstehen für die Dauer des Festivals Orte des Austauschs, der Diskussion, des Innehaltens. Dann ist die wuselige Altstadt manchmal für einen Augenblick ganz weit weg. Vor 20 Jahren haben Selma und Sofiane Wissi sich zum ersten Mal eine Stadt in der Stadt erträumt. Einen sich permanent neu erfindenden Entwurf des Zusammenlebens. Wir haben ein Labor geschaffen. Dream City ist für mich kein Festival, sondern wirklich ein Labor unter offenem Himmel, mit verschiedenen Ebenen, verschiedenen Schichten, verschiedenen Körpern. Es überschreitet Kulturen, Altersgrenzen, Disziplinen, Religionen. Die Geschwister sind Tänzer, Choreografen, Kuratoren, wichtige Figuren, nicht nur der arabischen Tanzavantgarde. 2007 fand Dream City zum ersten Mal statt. Entstanden war die Idee zwei Jahre zuvor. Sofiens Schwester Selma war im tunesischen Radio zu Gast. Sie hatte die Kulturschaffenden zu einem nicht nur symbolischen Marsch aufgerufen, um den damals streng kontrollierten öffentlichen Raum einzunehmen. Die Sendung wurde zensiert, die Moderatorin musste ihren Posten räumen. Donc on l'a perçu de manière très très violente physiquement. On s'est dit, bah, y a un problème en fait. Effectivement, l'espace public ne nous appartient. Wir haben das damals als sehr, sehr gewalttätig erlebt. Wir haben gemerkt, dass es ein echtes Problem gibt, dass uns der öffentliche Raum nicht gehört. Uns als Bürgern in erster Linie und nicht als Künstlern. Dass uns das Heimatrecht verwehrt wurde, obwohl es doch ein Grundrecht ist. Von dieser Feststellung ausgehend haben wir uns gefragt, wie wir einen neuen Raum schaffen können, der sich die Frage stellt, wie wir zusammenleben wollen. Nicht in der Theorie, sondern ganz praktisch und konkret. Sie entscheiden sich als Ort ihres Experimentes für die Medina, das historische Herzstück der Stadt. Et l'idée, si on revient à la question de la radio, c'était de faire une marche. Die Grundidee damals war ein Marsch. Die Medina erlaubt es, mehrere gleichzeitig stattfinden zu lassen, alleine und in Gruppen. Versammlungen abzuhalten auf großen Plätzen. Eine urbane Choreografie, um den öffentlichen Raum von den Politikern zurückzuerobern. Et donc c'était une chorégraphie urbaine citoyenne au départ de reconfiscation de l'espace public aux politiques. Über die Jahre wächst das Festival. Den Machern gelingt es dabei, in mühevoller Überzeugungsarbeit nicht nur ausländische Sponsoren und Mäzene zu gewinnen, sondern auch öffentliche tunesische Institutionen. Stadtverwaltung, Tourismusverband, Kultur- und Bildungsministerium sind inzwischen etablierte Partner. Denen steht das inzwischen international bekannte Kulturereignis gut an. Und trotzdem gelingt es den Kuratoren, sich eine inhaltliche Freiheit zu bewahren. Vielleicht auch, weil nicht alles politisch oder subversiv ist, oder zumindest nicht auf den ersten Blick. Darbashamba, ein alter Palast in der Altstadt. Während Dream City dient er als Festivalzentrum. Gleichzeitig ist er übers Jahr der Sitz des Vereins, der die Biennale trägt. Im Französischen heißt dieser La Rue, im Arabischen Arch-Cherafan. Ein Wortspiel in beiden Sprachen. Es geht nicht um Straßenkunst, sondern die Straße selbst ist Kunst. Kunst als existenzieller Bestandteil des öffentlichen Raums. Im Innenhof des Darba Shamba sprudelt ein Brunnen. Amin Drissi steht in einer Ecke, eine Namensliste in der Hand. Der junge Mann kümmert sich mit zwei Freiwilligen um eine Gruppe Jugendlicher. Eigentlich studiert Amin Animationsfilm und 3D-Design. Aber er hat früher im Kunst- und Bildungsprogramm des Vereins gearbeitet. Dieser bietet das ganze Jahr über Kunstprogramme für 6- bis 19-Jährige an und geht in die Schulen der oft verarmten Viertel der Altstadt. Hip-Hop steht ebenso auf dem Programm wie Kunsthandwerk oder Philosophie. Das Programm gibt es seit 2012, denn wir haben festgestellt, dass es wirklich ein großes Bedürfnis bei den Kindern hier in der Medina gibt, Kunst und Kultur zu erleben. Wir sind überzeugt, dass alle ein Anrecht auf Kultur haben. Daher sind alle Programme für die Kinder und Jugendlichen und ihre Eltern kostenlos. Die Gruppe läuft wenige hundert Meter durch die engen Gassen zu einer ehemaligen Kaserne. Dort steht die Ausstellung La Rusa Fragments, eine Arbeit von Sofiane und Selma Wissi und einer Reihe Kunsthandwerkerinnen aus Sejnen, einem kleinen Ort im Nordosten Tunesiens. La Rusa, die Puppe. So werden getöpferte und in Schwarz-, Rot- und Brauntönen bemalte Tonfiguren genannt. Diese werden in dieser Form nur in Sejnen hergestellt. Wenn ihr etwas nicht versteht, dann sagt Bescheid, dann erkläre ich es nochmal. Die Jugendlichen zerstreuen sich in den Ausstellungsräumen zwischen Bildern und Videos, Tonfiguren und den Partituren des Stückes, das die Gesten der Kunsthandwerkerinnen in eine Choreografie übersetzt. In einem offenen Raum auf der anderen Seite des Gebäudes warten einige der Kunsthandwerkerinnen auf die Jugendlichen. In der Mitte eines großen Kreises liegen Ziegel- und Wassergefäße, Steine, Lehm und Siebe. Als die Teilnehmenden reinkommen, deuten die Frauen auf die noch freien Plätze zwischen sich. Ziegel dienen als Sitzhocker. Ganz ohne Worte, fast wie eine Choreografie, setzt sich der Workshop in Gang. Rhythmisch zerschlagen die Handwerkerinnen die Ziegel mit Steinen zu einem feinen Pulver. Die Teilnehmenden machen es ihnen nach. Roter Staub wirbelt durch die Luft. Nachdem die Ziegel zerkleinert wurden, muss das Pulver fein gesiebt werden. Wie alt sie sei und wie lange sie das schon mache, fragen zwei Mädchen, eine der Frauen, neugierig. Seit 56 Jahren töpfere sie bereits, erzählt Emna Saiden, seit sie 10 Jahre alt sei. Ob sie den Beruf gewählt habe, weil es ihr Spaß mache? Sie mache es gerne, aber sie sei nicht zur Schule gegangen. Ihr Vater habe nur die Brüder dorthin geschickt. Die Mädchen sollten töpfern. Trotz alledem möge sie ihre Arbeit. Wir haben uns entschieden, dass die Kinder sich im Rahmen von Dream City La Rusa anschauen, weil wir es wichtig finden, dass das Wissen der Vorfahren überliefert wird, damit sie verstehen, dass Kunst nicht nur die großen Namen sind, sondern dass man eine einfache Frau aus einfachen Verhältnissen und trotzdem Künstlerin sein und einen Einfluss haben kann. Dieser Austausch zwischen den Frauen und den Kindern, diese Übermittlung des Wissens, ist für uns sehr wichtig. Seit sie regelmäßig zum Verein gehe, habe sie ihre Schüchternheit abgelegt. Dabei habe ihr konservatives Umfeld das am Anfang gar nicht gut gefunden. Sie würde sicherlich zu liberal, hätten sie gesagt. Dabei versuche niemand, sie zu beeinflussen. Im Gegenteil, alle würden sehr respektvoll miteinander umgehen und jedem seine Meinung zugestehen. Hedi und Yusuf sind seit 8 Jahren dabei, seit der Verein zum ersten Mal bei ihnen in der Grundschule war. Jahresprogramm, Dream City, die Ferienworkshops, alles machen sie mit. Sie fühlten sich dort einfach wohl, sagt Yusuf, und lernten einfach ständig etwas Neues, fügt ein Freund hinzu. Der Verein kümmere sich um sie und alles fände auf Augenhöhe statt. Da gäbe es kein Gefälle, wie zwischen Lehrern und Schülern. Eine zweite Familie sei es. In der Praxis geht das Programm für die Kinder und Jugendlichen weit über die reine Kulturvermittlung hinaus, sagt Amin Drissi. Was ich an der Arbeit so mag, so anstrengend sie auch ist, es ist die wohl menschlichste Erfahrung meines bisherigen Lebens. Wenn ich am Ende des Tages den Kopf aufs Kissen lege, dann fühle ich Frieden, dann ruhe ich in mir. Denn die Arbeit trägt dazu bei, eine Zukunft für mein Land aufzubauen, einen Einfluss zu haben auf die Kinder, ihre Familien und die Gesellschaft, in der wir leben. You leave a positive impact على الصغار هذوما على عائلاتهم وعلى يعني المجتمع اللي عايشين فيه. Wenige Tage später ist La Roussa Quartet zum ersten Mal in Tunis auf der Bühne zu sehen. Seit mehr als 15 Jahren arbeiten Selma und Sofiane Ouissi mit den Kunsthandwerkerinnen aus Sejnan. Die Geschwister zeigten die Ergebnisse beim prestigeträchtigen Festival von Avignon, einem der weltweit wichtigsten Festivals für darstellende Künste. Ein Video, das sie in Sejnan mit den Frauen gedreht haben, ist inzwischen Teil verschiedener internationaler Kunstsammlungen. Und 2018 wird die Töpferkunst von Sejnan auf Initiative des tunesischen Kulturministeriums in die Liste des immateriellen Weltkulturerbes der UNESCO, der Kulturorganisation der Vereinten Nationen, aufgenommen. Seit den Anfängen von Dream City zu Zeiten der Diktatur Ben Alis bis heute sind die Arbeiten des Vereins und der Tänzer nicht einfacher geworden. Obwohl die Struktur groß erscheine, bleibe sie fragil, sagt ihr Gründer, gerade im aktuellen Kontext. Viele europäische Geldgeber würden sich heute aus der Region zurückziehen oder seien nicht mehr erwünscht. Das bedroht auch die Projekte des Vereins, die über Dream City hinaus oft auf mehrere Jahre angelegt sind. Comme on a toujours travaillé à partir de contraintes, réellement, et donc la méthode, en tous les cas, l'équation, elle est dotée de contraintes. Da wir immer auf der Basis von Einschränkungen gearbeitet haben, haben wir auch die Methoden, um damit umzugehen. Das schafft Lebenskraft, trotz der Einschränkungen, trotz der Isolation. Trotz allem, was heute geschieht mit all den Partisanen im Gefängnis, all den Personen, all den Symbolen, die aus dem öffentlichen Raum verschwinden. Aber Tunesien wird uns immer wieder überraschen. Wir werden uns sagen, dass noch etwas möglich ist, obwohl sich alles verengt und zuzieht. Deshalb müssen wir weiter existieren. Heute mehr denn je. Donc tout ça nous permet à nous de nous dire il faut exister plus que jamais. Ob der Rückfall in autoritäre Strukturen der Beginn der echten Revolution sei, das Demokratieexperiment endgültig beendet habe, oder nur ein kleiner Umweg der Geschichte sei, ein notwendiges Übel sozusagen. Daran scheiden sich in Tunesien die Geister. Einigkeit herrscht nur in der Einschätzung, alles braucht seine Zeit. Sie hörten Träume, Hoffnung und Enttäuschungen. Eine lange Nacht zu 15 Jahren tunesischer Revolution von Sarah Mersch. Es sprachen Hildegard Meyer, Jonas Beck, Nicole Engel, Tom Jacobs, Nils Kretschmer, Irina Scholz, Stefan Naas und Hendrik Stickan. Für den guten Ton sorgten Hendrik Manuk, Oliver Dannert und Valentin Brockmann. Regie und Musikzusammenstellung Claudia Mützelfeld. Die Redaktion hatte Hans-Dieter Heimendahl. Nächste Woche erwartet Sie an dieser Stelle eine lange Nacht über Jack London, den großen Abenteuerschriftsteller, der vor 150 Jahren geboren worden ist und dem wir Romane wie Ruf der Wildnis, über den Goldrausch am Klondike in Alaska, wie Wolfsblut oder Der Seewolf verdanken. Seien Sie gespannt. Sie können alle lange Nächte der letzten Monate in der DLF-App nachhören. Und wenn Sie uns abonnieren, können Sie keine Sendung mehr verpassen. Bis nächste Woche.